Schönen guten Abend, hallo. Es folgt ein kurzer Ausschnitt einer Rede aus dem Ministerium für Toleranz. Parteigenossen, eine gute Regierung ohne Propaganda kann genauso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Beide müssen sich einander ergänzen. Und wenn die Affen glauben, sie können ihre versteckten Drohungen und Andeutungen in Kommentaren unter Zeitungsartikeln hinterlassen, wenn Sie glauben, unsere gute Propaganda hinterfragen zu dürfen, dann kann ich Ihnen nur eins sagen. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld am Ende sein und dann wird den Affen das freche Lügenmaul gestopft werden. Wir sind entschlossen, unseren Narrativ mit allen Mitteln zu verteidigen, ohne Rücksicht darauf, ob freidenkende Menschen die Notwendigkeit dieses Kampfes einsehen oder nicht. Hasskommentare überall. Wir müssen das Internet säubern vom Hass und der Intoleranz. Das totale Internet ist also das Gebot der Stunde. Die Gefahr, vor der wir stehen, ist riesengroß. Riesengroß müssen auch die Anstrengungen sein, mit denen wir ihnen entgegentreten. Ethische Säuberung aller Kommentare in allen Medien, zu denen EU-Bürger Zugang haben. Kein Kommentar widersprüchlicher Meinung darf veröffentlicht werden. Es ist also jetzt die Stunde gekommen, die Glacé-Handschuhe auszuziehen. Es gibt nicht mehr. Es geht nicht mehr an, das reiche Zensurpotenzial nicht nur unseres eigenen Landes, sondern ganz Europas nur flüchtig auszunutzen oder an der Oberfläche zu kratzen. Die Zensur muss zur Ausschöpfung gelangen, zur vollkommenen Ausschöpfung. So schnell und so gründlich, als das organisatorisch und praktisch nur möglich ist. Je mehr wir dem Ministerium für Toleranz an Kraft in die Hand geben, umso vernichtender wird dieser Schlag unserer Zensur sein. Es ist also nicht mehr angebracht, unsachgemäße Meinungsfreiheit zu huldigen. Das deutsche Volk hat alle Veranlassung, nur an Hasskommentare zu denken und sie zu vernichten. Wir brauchen eine Endlösung für die Hasskommentare. Das trägt nicht nur zur Verlängerung der Auseinandersetzung mit Gegenargumenten bei, sondern zur Beschleunigung allen Endes aller Hasskommentare. Die radikalste Zensur ist auch die nötigste. Glaubt ihr, mit den sozialen Gerechtigkeitskriegern und mit uns, dem Ministerium für Toleranz, an den endgültigen und totalen Sieg über die Hasskommentare? Die Engländer und die Amerikaner, allen voran Breitbart und Heath Street, behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Zensurmaßnahmen der Regierung. Es will nicht das totale Internet, sondern die Meinungsfreiheit, sagen sie. Ich frage euch, wollt ihr das totale Internet? Wollt ihr es totaler und radikaler, als ihr es euch erst vorstellen könnt? Seid ihr bereit, mit den sozialen Gerechtigkeitskriegern als Phalanx für die Heimat, für das totale Internet, diesen Kampf mit wilder Entschlossenheit, unbeirrt durch alle Schicksalswendungen fortzusetzen, bis der Sieg über die Hasskommentare in unseren Händen ist? Ich frage euch, seid ihr entschlossen, den sozialen Gerechtigkeitskämpfern durch dick und dünn, unter schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? Wollt ihr das totale Internet? Vielleicht. Ich könnte es mir mal anschauen. Ja, und willkommen bei den Weltraumaffen. Ach du Scheiße. Jetzt Ja. hast du aber gleich ein Fass aufgemacht. Ja, Anlass zu der überzogenen Rede ist, dass wir haben letzte Woche zwei Papiere von der EU vorgestellt, die die Hasskommentare im Internet angehen wollen. Und wir haben jetzt unterhalb der Woche, also dann, es war glaube ich Dienstag, hatten wir eine Meldung von den größeren Tech-Companies, dass sie halt alle zusammenkommen, um sozusagen die Hasskommentare im Internet aufzuspüren, besser zu löschen, dass es schneller aus dem Internet raus verschwindet. Und nach dem Ukraine-Konflikt hat Angela Merkel bei der Münchner Sicherheitskonferenz angeklagt, dass die Deutungshoheit in Europa und innerhalb der NATO verloren gegangen ist während dem Ukraine-Konflikt. Und dass man die Informationshoheit wiedererlangen muss. Und von der NATO, Stratcom, also das Strategische Planungskomitee von der NATO, da gibt es einen Jeff Gisear, und er meinte, dass wir heutzutage in einem mimetischen Krieg sind, also Mimetic Warfare, Psychological Warfare for Digital Natives. Also sozusagen, dass wir psychologische Kriegsführung für Massenmobilisierung brauchen, in Zeiten vom Internet. Und damals sind auch Berichte kursiert, dass wir russische Trollfabriken haben, die sozusagen den Informationsfluss durch die ganzen Kommentare stören. Und die Ereignisse haben mich zu der Rede inspiriert. Abgesehen davon haben wir heute noch ein paar andere Themen. Einmal haben die deutschen SJWs haben den Typen, der die NSA-Geschichte mit der Überwachung vom Merkel-Phone aufgedeckt hat. Die haben eine Art Story-Post über den ins Internet gestellt. Wir haben einmal eine Diskussion über Kinderehen, wenn Flüchtlinge kommen und die mit Minderjährigen verheiratet sind, was das rechtlich bedeutet, ob man in Deutschland die Ehe anerkennen kann oder nicht. Dann haben wir auch wieder was über Feminismus, das war mit welcher Stiftung war das nochmal? Journalistenbund. Journalistenbund, ja. Und Böll-Stiftung. Genau, Böll-Stiftung. Und wir haben noch ein paar weitere Artikelthemen. Also wir haben heute relativ viel. Und ja, damit würde ich das Wort übergeben. Vielleicht sage ich kurz mal was zu dem, was hier gerade eingeblendet ist. Und zwar war das hier ein Artikel von der Taz, die sich auch ganz furchtbar freut, dass er jetzt endlich in der EU die EU und wichtige Online-Netzwerke, wie es hier heißt, sich auf ein gemeinsames Vorgehen einigen, um das Internet zurückzuerobern. Das Internet zurückerobern ist so ein bisschen der neue Talking Point, der damit zusammenhängt, der erfunden wurde von diesen zwei Parlamentsmitgliedern aus England, die das sehr vorangetrieben haben. Die eine ist diese Jess Phillips, das war auch die Dame, die letztes Jahr war das, glaube ich, als da ein Abgeordneter des Unterhauses einen zum Tag der Männer irgendwie eine Debatte im Unterhaus führen wollte über halt die Probleme, die Männer haben, und sie dann darüber gelacht hat und meinte so, das wäre ja jeder Tag der Männer und da müsste man sich ja nicht besonders drum kümmern. Und das ist auch so eine Dame, die ganz gerne die Leute wegblockt bei Twitter und so. Und die hat also diesen Begriff von Reclaim the Internet da irgendwie ins Spiel gebracht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das wird jetzt hier einfach auch von der Taz dann so, wie wir das erkennen, ne? Das ist ja alles irgendwo her, das ist jetzt hier so das Internet zurückerobern. Ich finde es ja schon lustig, dass sie es ausnahmsweise mal eingedeutscht haben und nicht so gelassen haben wie sonst immer. Und zu diesem Ding hat sich auch der Sascha Pallenberg in den Kommentaren geäußert. Ich habe das jetzt zwar mal gescreenshottet, aber ich blende das jetzt mal lieber nicht ein, weil da sind halt auch alle möglichen Kommentare von anderen Leuten dazwischen. Die müsste man dann vielleicht erst nochmal irgendwie unkenntlich machen. Deswegen lese ich das jetzt mal vor. Er hat ja geschrieben, wie Witzurek die Hasstiraden ihrer Unterstützerarmee erklärt. Doppelpunkt. Solche Attacken sollten die Betroffenen zum Schweigen bringen. Ziel ist es, sie mit so viel Hass zu überschütten, dass sie am Ende bereuen, sich öffentlich geäußert zu haben. Zitat Ende. Das ist ihre Methode, um Kritiker zum Schweigen zu bringen, nachzulesen in ihrem Buch, weil ein Aufschrei nicht reicht. Radikaler Netzfeminismus ist vor allen Dingen ein Business für eine Entourage, die sich gegenseitig in diverse Beraterpositionen hieft, an der Witzurek aber auch noch als Bastion gegen Hate Speech abzufeiern, liebe Taz. Das ist so, als würde man Abu Bakr al-Baghdadi als neuen Gandhi feiern, schreibt hier der Sascha Pallenberg, der Tech-Blogger. Und wir wollen nicht vergessen, dass die Dame sich auch letztens noch mit Randy Harper rumgetrieben hat, die nach unserem Wissensstand selber eine große Verbreiterin von sogenanntem Hate Speech, Drohungen etc., Doxing ist. Genau, da hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen auch nochmal. Wen das interessiert, der kann da unseren Stream dazu hören. Ja, und dann geht das hier noch so ein bisschen hin und her. Diverse Leute werfen ihm dann natürlich vor, dass er halt auch nur so ein Mann ist, der irgendwie die Leute hier irgendwie mundtot machen will. Und er schreibt dann hier noch, danke für die großartige Bestätigung, das Interesse an faktenbefreiten Diskussionen ist in eurer Szene ähnlich fest verankert wie in dem Bachmann-Gefolge in Dresden. Witzurek nutzt die Methodik ihrer Gegner. Nicht mehr stelle ich fest, dass dies kann man auch in meinen ausführlichen Ausführungen zu diesem Machwerk nachlesen, wie ihr Profi-Femtrolle dies nun mit aller Macht wieder diktieren wollt, ach Gottchen, ihr seid so, und dann so ein Smiley-Gesicht mit Zwinkern. Also, er hat sich hier schön ausgetobt in den Kommentaren zu diesem Taz-Beitrag. Ja, den Artikel selber habe ich nicht gelesen und man kann die auch immer nicht archivieren, die Taz-Artikel, weil die da immer sowas drüber schieben. Und wie so oft reicht auch, denke ich mal, dieses, was wir einblenden, schon, um zu sehen, was das Narrativ hinter der ganzen Nummer da irgendwie sein soll. Anne Witzel sagt ja schon seit Jahren, das, was hier auch in diesem kleinen Zitat hier steht, sie wollen, dass wir wieder aus dem Internet verschwinden, weil ja angeblich diese ganzen Feministen da alle so gehasst sind und einfach die ganzen Leute, die da sich in ihrer Machtstellung bedroht fühlen und bla bla bla, die müssen die da ja alle irgendwie rauskegeln und so. Das ist ja unbedingt notwendig. Angeblich. Ja, das zu dem Thema. Wollen wir dann gleich mit dem Applebaum weitermachen? Ja, Applebaum trifft es, glaube ich, ganz gut. Also Applebaum ist auch relativ interessant. Ja, der... wir haben ja unsere eigene Clique in Deutschland mit der Republika und den ganzen Leuten, die dort vertreten sind. Und der Jacob Applebaum, der hat damals die Überwachung vom Merkel-Phone sozusagen aufgedeckt während der NSA-Affäre. Und die sozialen Gerechtigkeitskrieger haben sich jetzt zusammengetan, um eine Art Zoe-Post für den Jacob Applebaum zu machen. Unter jacobapplebaum.net, und da lassen sie sich halt darüber aus, was für ein schlechter und schlimmer Mensch er privat ist. Und irgendwie ist es relativ interessant, weil es eigentlich nichts anderes wie der Zoe-Post ist. Und dass jetzt die meisten SJWs halt auf ihn einschlagen, beziehungsweise ihn in den Schutz nehmen, und irgendwie ist es schon, ja, es ist irgendwie, es ist amüsant, sich das anzuschauen. Also, Es ist schon der Zoe Post, also verdammt nah dran, außer dass halt im Zoe Post, Chris sagte das ja, dass im Zoe Post Beweise drin waren. Hier ist das nur Anschuldigung, Anschuldigung, oh, das ist ein Abuser und so weiter. Und anonym. Also der Zoe Post war ja nicht anonym. Der Zoe Post, da war ja klar, wer den geschrieben hat. Und was ich auch noch für einen großen Unterschied halte, teilweise die Sachen, die hier beschrieben werden, also zum einen sind hier auf vielen Seiten steht hier einfach überhaupt nichts drauf, da steht hier, this is a placeholder, fand ich auch niedlich, so nach dem Motto, hier könnte ihre Verleumdung stehen oder so. Ja, war das nicht auch so, dass manche Leute noch irgendwie Stories einsenden wollten für den? Keine Ahnung. Ich meine, vorhin einen Twitter-Post gesehen zu haben von irgendeinem so Affen, der dann so von wegen, oh ja, ich schicke meine Story ja noch raus, die muss ich ja noch fertig schreiben. Muss das Lektorat, da keine Rechtschreibfehler drin sind, oder was? Ne, damit das Lügenkonstrukt ein bisschen Gewichtung hat wahrscheinlich. Ne, muss auch über den Namen von dem vom Täter austauschen. Aber ich, ja, mir geht halt, der Aluhut geht mir halt schon wieder hoch, wenn ich höre, dass da jemand Spionage aufdeckt und jetzt irgendwie so eine Kampagne persönlich gegen ihn gemacht wird. Ob jetzt an den ganzen Beschuldigungen irgendwas dran ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber mein Aluhut glüht da einfach nur. Also. Ja, also ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass einfach irgendwelche Leute da die Schnauze voll von ihm haben, in seiner Clique oder so, oder irgendwer anders sich da irgendwie reindringen will, oder weiß der Teufel nicht was. Wir kennen das ja von diesen Cliquen, die sind ja, haben ja meistens keine sehr große Halbwertszeit, weil die Leute dann, ja, nach kurzer Zeit dann irgendwie schon merken, dass sie sich untereinander auch nicht grün sind oder ist dann der eine wieder dümmer als der andere oder was, der Teufel nicht was. So, und hier sage ich jetzt, das Hackergate. Das ist neue Gamergate. So, zack, das steht jetzt so und ihr benutzt doch bitte alle den Hashtag, wenn es darum geht. Danke. Alles klar, Hackergate. Zu viel. Als Hitroman muss ich mich da unterordnen. Hacker known as 4chan-Gate. Ja, oder Applegate. Applegate, ja, Mama. Das ist besser. In die Apple-Spiracy. Dann natürlich auch, wie der auch heißt, schreibt. Ne? Also Apple, nicht Apple. Naja, Apple-Spiracy. Ja. Ja, jedenfalls, was auch ein großer Unterschied ist, also dieses eine Ding, was ich da angelesen habe, diese Beschuldigungen, die da teilweise sind, die sind auch schon so, also ohne jetzt das amerikanische Strafrecht richtig zu kennen, dass man da schon sagen muss, wenn man damit zur Polizei gehen würde, würde da wahrscheinlich auch was passieren. Also sind schon Sachen, wo auch gesagt wird, dass es da angeblich Zeugen für gegeben hätte und so. Und wo ich mir am besten Willen nicht vorstellen kann, dass das nicht strafrechtlich verfolgt werden würde. Im Gegensatz zum Zoe-Post, wo ja Fremdgehen und solche Dinge sind ja jetzt nicht Sachen für einen Staatsanwalt. Ne? In dem Zoe-Post war es halt eigentlich nur eine pur moralische Frage, halt so mit Fremdgehen und mit ihren eigenen moralischen Punkten, die sie hatte, von wegen Fremdgehen wäre wie Vergewaltigung und wegen sexuell übertragbaren Krankheiten, weil man sich da ja nicht sicher sein kann, wenn der Partner fremdgegangen ist. Ja, und vor allem ging es auch um Manipulation. Der Zoe-Post war ja, kannst du eigentlich sagen, so das Manifest der Doppelmoral, wo sich eigentlich alle Feministen jetzt auch so dran halten. Und ja. Ich muss auch sagen, ich hab den Vergleich ja auch gezogen in Tweets, aber ich meine das auch nicht so sehr inhaltlich, wie Christus jetzt verglichen hat, sondern einfach halt diese Doppelmoral, dieses, ja, wenn wir das machen, ist es okay. Aber das kennen wir ja langsam, das hatten wir ja hier, ich weiß nicht, wer letzte Woche das mitgekriegt hat, habe ich auf Twitter ja auch rumgeschickt, dieser Harry Potter Artikel von Laser Sushi, wo Daniel Radcliffe beim schwulen Sex irgendwie im Headerbild dargestellt war, wo ich mir auch denke, ey, das sollte mal jemand mit weiblichen Figuren machen, aus irgendwelchen Büchern, die in so einer Situation als Bild über einem Artikel, den Shitstorm möchte ich gar nicht sehen. Ja, das ist natürlich Fetischismus. Habt ihr das mitgekriegt mit dem Jennifer Lawrence-Bild? Ja, ja. Also es gab da, ich habe das jetzt nicht vorbereitet, aber es gab halt so ein Billboard mit Jennifer Lawrence, die irgendwie gewirkt wird von dem Gegner, von den X-Men, da irgendwie in dem neuen Film, der jetzt bald irgendwann rauskommt. Und das war ja auch wieder so ein Ding. Also ich hatte mich da letztens erst mit einer Bekannten drüber unterhalten, über diese Unmöglichkeit, diese feministischen Ansprüche in Frauencharaktere überhaupt zu erfüllen. Ne? Wo ich dann halt auch schon gesagt habe, so ja, wenn man jetzt Frauen irgendwie in bedrohliche Situationen bringt oder gar irgendwas mit Gewalt oder so macht, dann brüllen sie ja auch alle rum von wegen so, nee, das ging jetzt aber nicht und das würde ja dann irgendwie dazu führen, dass da irgendwie Gewalt gegen Frauen als normal dargestellt wird oder irgend so ein an Haaren herbeigezogener Quatsch. Ja, das stelle ich noch an, dass du brichst irgendwie immer ab und bist gemutet aus irgendeinem Grund. Erinnert ihr euch noch an das Anita Sarkeesian Punch-Up-Game? Ja. Wo ja. Man dieser, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Junge, Ben der das Lin gemacht hat. Spur war ach ja, genau, Wendolin Spur und darüber ist auch wieder unser Freund in Kanada, der von dem Gregory Allen Elliot. Greg Allen Elliot ist da ja verbunden. Das war ja das Interessante, dass in der Medienreaktion auf dieses Spiel immer rausgeschnitten wurde, dass vor dem Spiel ein Disclaimer war, somit hier Anita, du willst mehr Frauen in Videospielen und dann machen wir das doch mal mehr Frauen in Videospiele, aber auch gleiche Aktion wie bei allen, ne? Gleiche Gewalt. Das ist in allen Medienbeiträgen, wo dieses Spiel erwähnt wurde, ist das rausgelassen worden. Aber das war genau der Punkt von diesem Video halt, dass die sich extrem beschweren würden, wenn die Darstellung gleich wäre. Du glaubst auch nicht, dass auch nur irgendwie 10% der Journalisten, die drüber geschrieben haben, das Spiel wirklich gesehen haben? Nö, glaube ich nicht. Haben die schön bei ihren Freunden, kann ich dein Bildschirmfoto benutzen? Ich meine, der Witz ist doch auch, das ist doch eigentlich schon fast ein Ritterschlag für jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, dass er wichtig genug ist, dass jemand so ein Spiel über jemanden macht. Das gibt's doch über alle Stars, Sternchen, Intellektuelle, Politiker, über alle, die irgendwie mehr und weiter bekannt sind. Das ist ja der Witz, wenn du das so anguckst bei Newgrounds noch. Erstmal ein riesen Retro-Gefühl, auf Newgrounds zu gehen und da diese Spiele zu spielen. Aber da sind endlos so Spiele mit Assassinate Justin Bieber, Punch-Up Justin Bieber und alle möglichen irgendwelche Celebrities, die man halt verprügeln oder erschießen kann in diesen Browser-Games. Und auch wirklich über alle Politiker. Ich meine, auf George Bush wurde mal in Irak ein Schuh geworfen bei einer Pressekonferenz. Und dann hattest du halt wirklich innerhalb von 5 oder 6 Stunden auch so ein Spiel, wo du dann einen Schuh auf ihn werfen konntest. Und wenn dir ein Schuh nicht genug war, konntest du ihn dann auch erschießen. Also keine Ahnung. Das gibt's halt. Ich meine, Milo hat ja den Milo-Tosser abgesegnet, ne? Fand ich auch gut. Ja. Wo er dann von, wo er, man steuert ein paar Dschihadisten, die Maido Yiannopoulos von der Moschee oder sowas schmeißen. Und unten sind Zielscheiben, die man treffen muss. Und wenn er unten aufgeschlagen ist, dann kommen noch ein paar Dutzend Dschihadisten und steinigen ihn. Ja, wir haben das mal im Stream angespielt hier. Ah, super. Vor ein paar Wochen. Ja, so kann man's, man kann es auch abfeiern. Jetzt halt speziell zu diesem Ding hier, Jacob Applebaum, da gibt es jetzt hier so diverse Leute, die sich auch über Gamergate damals so geäußert haben, so nach dem Motto, tralala, hier ist böse Gamergate, das schuldet allem Übel. Und diese Person hier von Twitter war auch eine, die sich irgendwie drüber ausgekotzt hat, dass ja angeblich Gamergate so doppelmoralisch wäre, weil sie jetzt Kotaku nicht dazu helfen, dass sie wieder irgendwelche Release-Copies von irgendwelchen Spielen kriegen vorher, ne? So nach dem Motto, ja, ich denke, ihr seid für so eine journalistische Ethik. Das meinte sie irgendwann mal und ja, das ist jetzt hier die jetzt hier einfach so, ja, die ganzen Hacker-Dudes, die öffentliche Meinungs Öffentlichmachung des Missbrauchs durch IO Error ist hier, wo der Applebaum kritisieren, gehören auf eine Liste und dann macht sie noch eine Runde weiter, hier, ich habe leider keine Energie, diese wichtige Arbeit zu tun, aber wir müssen wissen, wer Abuser schützt und sie beobachten. Vielleicht kann das der Herr Schindler machen mit der Liste. Ja. Ja, vor allen Dingen, wer Abuser schützt. Also diese ganzen Leute schützen alle möglichen Abuser. Ich sag nur Zoe Quinn. I can't hold all that projection. Also, das ist ein bisschen, weil die toxischen Elemente der Community sind, ja, so wie zum Beispiel die toxischen feministischen Elemente der Gaming-Community. Und ich meine Accountability. Ja, genau, die sollen dafür gerade stehen, was sie da gemacht haben, wie zum Beispiel ihr eigenes Publikum für tot zu erklären. Das ist nicht okay. Ich meine, weißt du, ich habe Verständnis, dass auch sowas wie Bild-Zeitung eine Existenzberechtigung hat. Aber das Ding ist halt mit Gorka beziehungsweise Kotaku verteidigen, sowas wie Bild-Zeitung ist Heroin und Gorka ist Crocodile. Und Crocodile werde ich nicht verteidigen. Also es ist wirklich so. Also ich habe ein Verständnis dafür, dass es auch niveaulose Presse geben sollte. Aber Gorka ist einfach so low, dass es einfach schädlich fürs Klima, für die Öffentlichkeit ist. Und ich meine, es hat sich eine Bewegung entwickelt, die diese Firma als einen ihrer Hauptfeinde hat. Ich meine, du bist so schlecht in einem Journalismus, dass Menschen sich organisieren, um dich aufzuhalten. Keine Ahnung. So. Ja, das muss man schaffen. Das ist schon wahr. Ja, wobei Gorka wird ja, dass Gorka so langsam untergeht, wird ja auch bei den anderen Medien immer mehr abgefeiert. Aber das darf man nicht vergessen. Das sind trotzdem nicht unsere Verbündeten. Ja. Die springen jetzt nur auf den Zug auf, die Säcke. Ja. Wir haben Gorka Gas, bevor hier. Es cool war. Aber manche Leute brauchen echt verpflichtende Nachhilfe darüber, wie sexualisierte Gewalt funktioniert. Ja. Soll ich die Nachhilfe mal geben? Frau gut, Mann schlecht. Oh Mann. Nee, aber das ist echt krass, ne? Die Doppelmoral, die liegt so offen an so einer Stelle. Wenn man der jetzt den Zoe-Post schickt und sagt, ja, hier, guck mal, hier wurde noch ein Abuser aufgedeckt. Was denkst du, was da die Reaktion ist, ne? Insta-Block. Mich hat sie schon geblockt. Ich habe ja gleich den Link zum Zoe-Post geschickt, weil ich mir einfach nur denke, Leute, entweder solche Posts, so Public Shaming, ist alles okay, alles A-okay oder nichts davon ist A-okay. Es kann aber nicht sein, dass es manchmal okay ist und manchmal nicht. Also, keine Ahnung. Vor allen Dingen hat wieder die großen Unterschiede. Das eine, Zoe-Post war halt nicht anonym und Zoe-Post war halt über Sachen, die man auch wirklich nicht auf andere Art und Weise da irgendwie eher hätte hinnehmen sollen. Die waren bewiesen im Zoe-Post, die Sachen, die im Zoe-Post behauptet wurden. Da waren Beweise bei. Ja, und es waren keine Sachen, die halt beim Staatsanwalt eher aufgehoben wären, so wie das, was ich da bisher gelesen habe. Ja. Also in dem Applebaum-Ding, also ich habe ein Zitat, habe ich mir rausgeschrieben. In one instance, Jake deliberately created a situation where my partner was made to feel safe. Devices were removed from a room, lights were turned off, warm blankets were provided. Keine Ahnung, wie ist das sexualisierte Gewalt? Weiß nicht. Keine Ahnung. Wie kannst du dich darüber beschweren, dass jemand, keine Ahnung, dir ein warmes ein Bett herrichtet. Also ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch teilweise gar nicht, was die dann da irgendwie meinen, so von wegen, ja, der durfte irgendwie ja bei uns beim Vögeln zugucken oder so. Ja, also... Schön. Da muss man, glaube ich, auch schon ganz schön schräg für sein, um sich auf solche Sachen einzulassen. Also. Ja, das mit dem Zugucken sage ich auch. Tell me what he was okay with my partner and I fucking in the same bed as him while he watched. Causing both of my partner and I to feel completely humiliated that our private sex life was being discussed in front of colleagues we had hoped to build a good start towards friendly professional relationships. Keine Ahnung, lasst ihr auch zugucken, wenn ihr so komische Leute seid? Ich weiß auch nicht. Ich meine, du beschwerst dich darüber, dass du ein professionelles Verhältnis mit Leuten hast und die gucken dir beim Vögeln zu. Also, keine Ahnung. Ja, das war vielleicht die Social Justice Warrior Zeit. Dass der Chef irgendwie kommt und sagt hier, Abel, wird euch da zu Hause gerne mal zugucken, da hast du doch nichts gegen, oder? Und dann sagst du doch auch, ja, klar, Chef. Ja, und dann beschwere ich mich aber später, wenn das dann irgendwie weiter erzählt wird oder was. Oder keine Ahnung, ich bin nicht in der Szene aktiv, wo man anderen Leuten beim Vögeln zuschaut. Das ich weiß nicht, aber einfach nur Professional Relationship and he watched us having sex, das passt nicht zusammen innerhalb von zwei Abschnitten. Verantwortung für die Dinge übernehmen, die man tut. Ganz einfach. Das trifft's gut. Ich meine, es hat ja niemand die Leute gezwungen, sich neben ihm auszuziehen. Und Ich stell mir das gerade mal so vor, waren die irgendwie bei ihm zu Besuch und er dann, ah ja, nee, aber ich möchte mal kurz das Klo benutzen, lasst mich mal rein. Oh, macht weiter. Was? Also, war das jetzt Absicht oder nicht, dass er dazu gekommen ist? Beim Einstellungsgespräch. Ja, ihr zwei, ihr könntet schon in die Firma passen, aber zeigt mal, was ihr drauf habt. Erstmal Casting Coach, ich mach erstmal die Kamera an. Echt, warum sind die alle so besessen von Sex und auf der anderen Seite irgendwie ist das aber schmutzig? Das würde ich von Religion sowieso immer das Bizarre, dass die so Antisexismus und so sind, aber dennoch so Sachen wie, das hast du ja immer, dass die immer, also ich merke es ja vor allem, dass die immer eine Verbindung zur Fetischszene, zu BDSM-Szene haben, wie du jetzt ja hörst, ne, guckt jemand dann beim Ficken zu, das ist ja auch eine Art Fetisch. Also für die, die sich zugucken lassen und der zuguckt. Hm. Und ich meine, nichts gegen Leute, die das gerne so machen wollen und so, aber dieses Rumgeheule dann. Ja, auf keinen Fall, weißt du, ich bin ja selbst so einer, weißt du, ja, BDSM irgendwie dies, das, jenes, ne? Aber ich bin ja dann nicht auf der anderen Seite dann auch so, dass ich so Antisex bin. So auf so eine Art. Das ist doch bizarr. Bist du schizophren oder was? Ja, Walter, es ist so ein Lebensstil, für den sie sich schämen oder so. Ich weiß auch nicht. So. Nee, das trifft schon, diese bizarre Verklemmtheit, die auch die religiösen Kink-Leute haben, die dann, oh, aber Sex ist ganz schlimm, aber ja, ich lasse mir alle zwei Tage von einem schwulen Prostituierten einblasen. Ja, Sex ist ganz schlimm, Schwule, das geht gar nicht. Bei denen ist das wahrscheinlich noch so ein Politik-Ding da irgendwie. Eine ganz komische Nummer, von wegen so jetzt... Jetzt ist es irgendwie politisch opportun, jetzt dagegen den Typen zu sein und dann machen sie es halt. Ja, also was ich halt meinte eigentlich mit... Ich dachte, du meinst jetzt den Sex, der was Politisches. Der ist empowering. Christmas always political. Ja. Weil es ist halt wirklich so, dass das Drama um den gerade gestartet wird, nur weil der irgendwelchen beim Sex zugeguckt hat? Ja, es gibt noch so ein paar andere Sachen. Also da meinte irgendwie eine, von wegen hätte sie geküsst oder so. Oh! Und ja, und dann das Schlimmste war halt eben die Nummer, und das ist das, was ich halt meinte mit während Fall für den Staatsanwalt, wo da irgendwie eine meinte, hätte irgendwie, sie wäre irgendwie bewusstlos gewesen oder so. Und er hätte da irgendwie an ihren Geschlechtsteilen rumgeleckt oder so. Crocodile. Und AKA, wahrscheinlich ist die wahre Situation, die waren sturzbesoffen beide und es hat sich Tension durch Bewegung und Körpersignale ergeben, die er dann interpretiert hat in Lecken. Und dann hat er es ihr gegeben. Weil diese Nutte es wahrscheinlich nicht von ihrem richtigen Typen kriegt. Du hast immer ganz schön stereotypisch auf Welcher Timecode war das jetzt? Wollen wir schon mal rausschicken? Die Anzeige wieder raus. Ich werde schon angezeigt. Ich habe zwar bis heute noch nichts, aber wer weiß. Und ihr Kack schreibt dann eine Bewertung auf ihrem auf ihrer Escort-Service-Seite. Deswegen, das Lustige ist, dann können ja auch Leute zu mir ankommen, die sagen, oh, du bist ja so, du kennst ja nicht mit sexueller Gewalt aus und dies und das. Bitch, ich wurde zweimal in meinem verfickten Leben vergewaltigt. Was du erzählst, ist Bullshit. Weißt du, oh, ich war besoffen. Nein, jetzt war ich auf einmal bewusstlos und dann ist mir einer an die Mumu gegangen. Oh, ja, muss man hat mir einen Kuss sagen. Gegeben. Alter, einen Kuss zu kriegen mit Vergewaltigung zu vergleichen, tickst du noch ganz richtig, ey? Soll ich mal ein bisschen verbildlichen, Alter? Ich habe forciert einen dicken Schwanz in meinen Arsch gerammt bekommen, den ich nicht wollte. Alter, und du regst dich auf, weil du einen Kuss kriegst. Boah, ich hasse so eine Leute. Boah. Nee, sorry, ich muss jetzt kurz raus. Kein Ding. Ey, mich, die Toleranz, wenn die Toleranzschwelle weiter so sinkt, wird wahrscheinlich demnächst einfach auch guten Tag oder danke. Hältst du die Tür auf, du hast sofort die Vergewaltigungsklage im Haus. Die Istanbul-Konvention geht ja durchaus in diese Richtung. Ne? Die sagt ja quasi, dass es strafrechtlich belangt werden soll, wenn herablassende verbale Äußerungen irgendwie kommen. Das steht ja da so drin. Und ja, das ist halt diese Nummer, was sie da wie ein Catcalling machen. Ne? Und da kannst du dann halt ja, jeden dann irgendwie verknacken, der irgendwas sagt in der Öffentlichkeit zu einer Frau, was der nicht passt. Ey, das finde ich auf einer emotionalen, manipulativen Ebene ganz interessant. Also das Küssen ist Vergewaltigung, was ja, eigentlich ist Küssen ja eine relativ positive Sache. Jetzt auch, na gut, wenn es ungewollt ist, ist das erstmal so, aber... Aber das kann man ja den Leuten auch klar machen, also... Und ich denke auch nicht, dass jemand, der da beim dritten Mal oder vierten Mal, dann wird halt eine sexuelle Belästigung draus. Aber wenn das jemand versucht und du sagst, wow. Wenn das einer bei dir einmal macht und du dann so, oh, dann macht er das nicht wieder. Der Satz bei uns ist ja auch, ne, oh, er hat mich geküsst, ne, sprich, also es war nur ein Kuss. Die Reaktion darauf, wenn du es ja nicht willst, ist, ne, eher so ein Cringe halt, ne, so ein I und bei der echten Vergewaltigung ist das Schmerz, Alter, und alles Mögliche. Das ist keine Vergewaltigung, du Nutter. Die Leute. Und das Catcalling, das ist doch auch kein... Wenn ich Leute auf der Straße beleidigen will, dann beleidige ich die. Catcalling ist keine Beleidigung. Ja, aber es trägt weiter zu dem bei, was diese Leute ja offensichtlich wollen. Und das ist eine Zerspannung der Gesellschaft in die kleinsten Teile. Wenn schon Beziehungsanbahnungen bestraft werden soll. Es ist völlig irre. Ja. Vor allem, wie gesagt, was die aus Sex machen wollen, sozusagen. Ja, Sex ist halt etwas, das arbeitet sehr viel mit Körpersprache. Manchmal muss man halt nicht Ja sagen, weißt du? Da merkst du das, wie eine Frau oder auch ein Typ halt bei Schwulen oder so, ne, wie sich bewegen, wie sich anschmiegeln. Körper stößt ja auch, sag ich mal, Hormone und so aus, die der andere Körper dann auch, ne? Es sind chemische, biologische Sachen, die da passieren. Kann ich nicht genau erklären, ich kenne mich damit nicht aus, aber, ne? Und dann kommen diese Leute, nee, die wollen es dann so. Die wollen Sex sozusagen so haben. Darf ich dir jetzt deine Bluse ausziehen? Ja, du darfst mir meine Bluse ausziehen. Darf ich dafür gibt's ja die Consent. Ja, du darfst mich anfassen. Und so geht es. Ich finde das lustig. Genau das gibt's als einen uralten Monty Python Sketch, wo halt ein Mann und eine Frau da mit ihren Anwälten da sitzen und im Vorhinein genau festlegen, wie der sexuelle Abend laufen wird. Und dann auch mit den Nachwehen, so mit, und sie wird es dann ein bisschen bereuen und er wird sich dann nicht mehr melden. Ja, das ist okay. Und sie schreiben das alles in einen großen Vertrag. Ja, die Jungs wussten, wovon sie geredet haben, damals schon. Ja. Ja, aber was soll das? Was ist das? Ist das ein Teil von irgendeiner Strategie? So Familienzerstörung war ja auch bei dieser Böll-Stiftung dabei, dieses Weg mit dem Familismus. Das geht ja alles so ein bisschen in die Richtung. Alle Strukturen aufbrechen, jeder vögelt jeden und dann haben wir auch kein Problem mehr, weil jeder nur noch für sich kämpft. Antifamilie ist aber auch so ein bisschen schon so suizidal gestört. Aber ich meine, ohne Familien geht die Scheiße nicht. Nee, das kann man doch auch kreuz und quer, Patchwork. Ich sehe es doch jeden Tag, wie toll das läuft. Mhm. Also mir kommt das eher so vor, dass sie ja so richtig von Macht irgendwie besessen sind, weil die meinen ja immer irgendwie, die Männer hätten die Macht, die Macht, die Macht, die Macht und Sex ist Macht und deren Ausdruck von Macht und bla bla bla bla bla Macht. Aber da merkst du halt wieder nur so, wie die das halt eben alles verstehen. Ne? Wie üblich sagen sie ja mit ihrem Gewäsch mehr über ihre eigenen Ansichten aus, als über die Ansichten von anderen Leuten, wenn sie denen da irgendwie was andichten. Ja, ich glaube, es geht halt hauptsächlich irgendwie darum, dass sie da selber entscheiden können, irgendwie, ja, was irgendwie, also ist halt alles so, die Frau darf halt alles, was die, darf halt nur gute Sachen passieren und wenn was Schlechtes passiert, dann muss man anders dafür haftbar gemacht werden. Ne? So völlige Freiheit und Konsequenzen sind was für andere Leute. Das ist auch ein interessanter Widerspruch, den die haben. Mit auf der einen Seite, oh, wir wollen rigide Systeme auflösen und wir wollen, dass alle frei sind und so weiter. Und auf der anderen Seite wird es dann zu, ja, jede Handlung muss mit Anwalt abgesegnet sein, sonst ist sie eine Straftat. Das ist ganz abgefahren. Die ganze Bewegung ist von vorne bis hinten schizophren. Die können sich für nichts entscheiden. Ja, mit dem Anwalt, das wollen sie ja nun nicht, weil das würde ja bedeuten, dass irgendwas richtig geregelt ist. Ja, stimmt, das würde ja bedeuten, dass dann etwas erlaubt ist. Aber das ist es ja nicht. Oder dass sie sich für was entschieden haben, wo man später sagen kann, hier, du hast dich doch dafür entschieden. Ja. Das ist eigentlich, wenn ich Consent Fluid bin. Das stimmt. Das ist ganz schwierig für mich. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade Consent geben kann oder ob ich eine von meinen manischen Phasen habe, wo ich einfach allem Consent gebe, was ich bei drei auf dem Baum ist. Nee, ich bin Consent-Kin. Aber ich meine, das Ding ist halt auch, das sind so die übertriebenen Wohlstandsprobleme, wo du so über Mikrointeraktionen dir so ewig lang den Kopf zerbrichst, weil wahrscheinlich einfach nichts in deinem eigenen Leben passiert und dann schreibst du da politische, feministische Philosophie darüber, was jetzt ein Kuss ist und ab wann ein Kuss furchtbare Vergewaltigung ist. Also das kommt mir halt so vor, wie als ob jemand einfach so am richtigen Leben länger nicht teilgenommen hat und irgendwie zu reiche Eltern hat und den ganzen Tag zu Hause rumhockt und wirklich nichts zu scheißen hat. Also, weiß ich auch. Das ist wie mit den Vandalen, die saßen außerhalb von Rom rum und haben sich gelangweilt und dann haben sie sich gedacht, okay, machen wir doch mal alles kaputt, was die gemacht haben und probieren unsere Idee. Ja, das ist, wenn sie, ernsthaft, wir brauchen eigentlich wieder so eine Post-Erste Weltkrieg-mäßige Hungersnot und Inflation, damit diese schwabbelärschige intellektuellen Elite, die sich da so möchte gern bilden will, damit die mal so ein bisschen rausgespült werden. Weil die braucht kein Schwein. Da müssen die mal was lernen. Ja, schon. Also eine Arbeit machen. Kommt noch. Das wird bald wieder sein, denke ich. Sobald langsam Maschinen 50% der Arbeitsplätze übernommen haben. Nee, dann werden es ja immer mehr, das ist das Problem. Und dann führen wir irgendwann Grundeinkommen ein und sowas. Und dann können die Leute immer mehr nachdenken. Und dann kommt nur Scheiße bei raus. Dann sollte man dafür sorgen, dass genug Arbeit für die Leute da ist. Aber nicht mal diese Sache kriegt ja irgendwie unsere Gesellschaft hin. Zu sagen, okay, wenn wir irgendwie Arbeitslose haben, dann müssen wir die beschäftigen irgendwie. Aber nee, wir importieren lieber weiter irgendeine Billigscheiße von irgendwo her, statt die hier selber herzustellen. Ja. Ach ja. Die hochgebildeten Fachkräfte. Ja, die werden uns helfen, denke ich. Das wird jetzt die Wende bringen, Frau Nahles hat es ja auch schon gesagt. Und was Frau Nahles sagt, das ist für den Arsch. Nee, das hat immer Hand und Fuß. Das Der Schütz der Frauen hast, der dir da aus der Ja, ich wollte gerade sagen, ich sag das auch nur, weil die nur Frau ist. Wenn es der Herr Nahles wäre, fände ich das alles ganz toll, wie bei der Frau Gabriel. Das ist genauso. Das ist schlesig. Oh, schon Hardcore-Männerfresse. Ach, Entschuldigung, ich hab nur einen Witz gemacht. Und steck die Mistgabeln wieder ein. Er ist schwul, ihr müsst das verstehen. Ich darf das. Ich hatte eine sehr schwere Kindheit. Privilege. To check your cis-privilege. Ja, tut mir leid, dass ich mental damit happy bin, wie die Natur mich geschaffen hat. Aber die Natur ist wahrscheinlich auch nur ein soziales Konstrukt. Denk immer daran, du bist nur ein cis-Schwuler. Oh, das war sowieso das Geilste mit dieser Katrina, oder wie die da heißt. Twitter da, ey, wie sie da irgendwie so von wegen scheiß Cis-Faschisten, ne, wenn eine Lesbe mich nicht mehr daten will, sobald sie rausfindet, dass ich einen Penis habe. Ja, sie ist eine Lesbe aus dem Grund, du dummes Stück Scheiße! nur weil du so geisteskrank bist und dir denkst, Sexualität hat mit dem Geschlechtsteil doch nichts zu tun, ne? Heißt das nicht, dass 98% der normal funktionierenden Homosexuellen auch so denkt? Ich glaube, dass das auch ist echt so eine, dieses wie bei Chris Chan, habe ich immer das Gefühl, es gibt echt so eine Splittergruppe, die Transsexuelle werden, weil sie sonst irgendwie gar keine Chance sehen, mehr eine Frau abzukriegen und da irgendwie keine Ahnung. Aber was ich mir da frage bei den Aussagen von Katrina, ich meine, man sieht Bilder von der, ne, Transitionsprogress nicht so wirklich da, muss ich sagen, ne? Also hat noch Arbeit vor sich. Da denke ich mir auch, welche Frau fällt denn darauf rein, dass es eine Frau ist? Oder datet sie sich denn immer online und wenn es denn das erste Mal zu einem Treffen IRL kommt, ist die andere sofort weg? Ja, ich meine, ich habe mir da auch mal eine Talkshow angehört, die ging irgendwie über fast 3 Stunden, weil sich Transsexuelle unterhalten haben und dann meinten die halt, oh, ja, sorry, wenn man noch merkt, also wenn man dein ursprüngliches Geschlecht noch dir ansieht, dann machst du halt auch was falsch. Also deine neue Identität ist nicht transsexuell zu sein, sondern du bist eine Frau in einem Männerkörper. Ja, du willst trans, das Wort transitionieren, du willst von A nach B. Ja, genau. Schu hat ein sehr schönes Video gemacht die Woche. Ja, mit ihrem transsexuellen Freund zusammen über das Thema gesprochen hat. Und das ist jemand, dem kaufe ich das ab. Ja. Ich sag dir auch ganz ehrlich, so wie er darüber redet, hat mein Ex darüber geredet, reden meine Freunde, die transsexuell sind, darüber. Weißt du, die so im Internet sehen, diese Tumblr-Transen, ne? Glaub mir, das ist eine Minderheit. Die sind nur sehr laut. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube halt auch, dass diese Leute, wie Schuhs Freund oder deine Freunde, ganz normal leben. Als ihr Geschlecht und halt nicht zu jedem sagen, aber ich, wie dieser Charakter in Baldur's Gate da in dieser Erweiterung. Aber übrigens, ich muss so über sich oh, ich bin trans. Ja, Alter, das interessiert mich doch nicht. Ich will zwar als Mann akzeptiert werden und ich sehe wie ein Mann aus, aber ich muss dir als erstes auf die Nase binden. Weil soll ich jetzt auch überall rumlaufen, so von wegen die ganze Zeit durch die Stadt und jedem, den ich sehe, ich bin schwul. Wissen Sie eigentlich, dass ich schwul bin? Ja, oder ich gehe rum und sag den Leuten, dass ich hetero bin. Boah, ich stehe auf Titten, Alter, das kannst du mal glauben. Oder was soll das? Du musst durch die Stadt gehen und einfach aus der Hose deinen Schwanz raushängen lassen. Den ganzen vielleicht Tag. Muss man auch so egozentrisch wie ein SJW sein, um sowas zu machen einfach. Weil ich bin ein Schwanzkind, ich muss das machen. Nee, immer wenn jemand was sagt, kann er dann sagen, ist okay, ich bin schwul. das Video kann man echt empfehlen, das ist auf dem Schuh Offhead Channel von Schuh. Und das ist einfach, das ist so eine Katharsis, mal Transsexuellen zu sehen. Die gucken sich ein Video von irgendeinem Knallkopf an, der halt über die, der halt negativen Kram. Ja, von diesem kleinen blonden Äffchen, den gerade alle irgendwie aufs Korn nehmen. Ja, keine Ahnung. Das habe ich nicht mitgekriegt. Das habe ich da zum ersten Mal gesehen. Aber auf jeden Fall, der sagt dann halt, being trans is not normal. Und dann ist halt Kamera auf den Transfreund von Chu und der no shit. Ja, das ist einfach, das ist so schön, einfach mal Leute zu sehen, die dann nicht ankommen mit, nein, das ist genauso normal und außerdem gibt's gar keine Normen und endlich mal normale Menschen. Ich meine, das ist wie mit dem wenn du geboren bist, dass dir dann der Arzt das Geschlecht zuweist und dann dieses Argument, ja, es gibt auch Menschen, die XX und XY-Chromosomen haben. Ja, das ist was total anderes. Und davon gibt es halt, glaube ich, 30 oder 40 dokumentierte Fälle in der Menschheitsgeschichte. Und dann XXY sagst du zu 7 Milliarden Menschen, weil es 30 Fälle gibt, muss man jetzt da umdenken, wie man das macht. Wenn man das Geschlecht zuweist. Also Leute sind dann tatsächlich Hermaphroditen, die haben beide Geschlechtsorgane. Und den Leuten muss alle Unterstützung zugekommen, die wir in unseren Arsenalen haben, psychologisch und medizinisch. Ist auch völlig klar, aber wir müssen nicht für jeden von diesen Menschen irgendwie die Glacé-Handschuhe, die wir vorhin schon mal hatten, anziehen. Ne? Also es ist, dass jeder, ich meine, psychisch kranke körperlich Kranke, alle kriegen in unserer Gesellschaft eigentlich Hilfe. Und ich würde dieses Problem, das ist ja auch ein medizinisches Problem, auch wenn es keine Krankheit ist. Und die fällt ja auch unter was ganz anderes als dieser Tumblr-Trans-Scheiß da. Das ist Tumblr-Trans, also ich sage ja auch deswegen nicht Trans, sondern Tumblr-Trans, weil vor allem was Tumblr-Seite dazu dem ganzen Thema angeht, das ist ein Trend derzeit. Nichts anderes, ja. Das ist wie Emo damals. Die sind alle in einer totalen Identitätskrise. Ich meine, ist auch toll, junge Menschen sollen sich halt irgendwie ausprobieren, aber ich meine, Emo war damals, ne, du hast dich komisch angezogen, du hast die bestimmte Musik gehört, manche haben sich auch geritzt. Weißt du, aber das mit dem Transsexuellen, ne, wenn du dir da diese, wie es auch der Freund von Shuan Head sagt, ne, du haust, ne, Chemie und so einen Scheiß in deinen Körper, ne? Du machst deinen Körper kaputt, wenn du das nicht wirklich machen willst. Das Problem ist, dass Jugendbewegungen vor Emo und so auch immer eine politische Seite hatten und auch immer eine philosophische Seite hatten, sage ich mal ganz vorsichtig. Sowas wie Punk, ne? Oder ähnliches. Die hatten immer einen Unterbau, die hatten auch so einen Konflikt, die mussten sich durchsetzen. Und heute sind Jugendbewegungen eigentlich alle kommerziell. Ne? Also du hast nicht mehr wie früher die Goths, die dann losgezogen sind und sich bei Oma irgendwie Klamotten gesucht haben, sondern du kannst heute die ganze Ausstattung von der Stange im Versand kaufen und solche Sachen. Das ist alles, das hat kein Gewicht mehr. Und deshalb, glaube ich, wenden sich viele von denen halt diesem inneren Ding zu und dieser Identitätsscheiße, weil halt der Kram, den sie konsumieren, das ist Zucker und Wasser und sonst nichts. Das ist keine Vitamine, keine Nährstoffe, keine Ballaststoffe. Dieser ganze Kram, der heute als Jugendbewegung verkauft, das ist alles organisiert und das ist alles nur für Leute mit Geld. Das ist lächerlich. Ja, aber das ist halt das Abgefahrenste. Da findet tatsächlich eine Appropriation statt, was die ja immer so gerne sagen mit Cultural Appropriation und so weiter und Racial Appropriation und so weiter. Aber bei dem transsexuellen Kram findet tatsächlich eine Appropriation statt, weil es gibt die Leute ja wirklich. Und die in der Regel alle Fälle, von denen ich jetzt gehört habe, Leute, was weiß ich, Maya Posch, unsere Bekannte, die sagen halt, ja, ich war mit meinem Geschlecht nicht zufrieden, ich habe gewechselt, jetzt bin ich auf dem Geschlecht, mit dem ich zufrieden bin. Moment, die Maya ist aber intersexuell. Oh, okay. Dann ich wobei halt, was auch wichtig ist, so die Schuhskumpel da zum Beispiel, die dann halt sagen, hier, ja, es gibt, ach ja, stimmt, ja, Maya meint das ja auch, das wäre praktisch, es gäbe ihrer Meinung nach drei, es gibt A, B und AB, also Intersex noch dazwischen, zwischen den weiblich. Und das wäre auch immer also, die Meinung, die ich auch habe. So ja, das ist einfach eine Wahrheit. Und alles andere ist psychisch, auch wenn mir das wahrscheinlich jetzt Hater einbringen wird, aber alles andere ist psychisch. Das hat Shuan Heads Freund ja auch gesagt, dass die da mit ihren Genderlisten und so mit diesen ewig vielen Genders, ja, das ist keine Genderliste, das ist einfach eine Schizophrenie-Liste. Ja. Und ihr denkt, wie ihr als Mensch seid, ist ein Geschlecht. Nein! Auf Bento ist heute auch wieder was über Furries gewesen. Und ich dachte ja bisher, okay, die haben da Spaß und aber wenn du dann liest, wie die sich selber darstellen und sagen irgendwie, ja, mein Wolfsteil und mein Katzenteil, deswegen bin ich ein Tigerwolf. Und ja, dann aus meiner tiefen Verehrung für Pferde bin ich jetzt auch noch ein Hengst der und der Rasse. Aber das sind doch noch Otherkin, dachte ich. Ich dachte, wären die nur die Anzüge anziehen. Ich habe keine Ahnung. Dings, Bento bezeichnet sie als Furries. Ich habe von der Sache keine Ahnung und ich sage auch, was Leute machen, die können wegen mir auch in der Öffentlichkeit in diesen Dingern kopulieren, das ist mir egal, aber dieses da was reinlesen in ein Fellkostüm und sagen, das ist irgendwie meine Identität oder das zeigt meine Identität. Nee, das zeigt nur, dass du offensichtlich deine Jugend mit geistigem Dünnschiss verbracht hast. Ja. Und das sagt der Rollenspieler, ne? Also. Ah, ja, es tut mir leid, aber Rollenspiel ist eine ganz. Ich habe aber auch schon immer die Live-Rollenspiele, habe ich auch schon immer so ein bisschen skeptisch. Ich meine, was Markus da gerade meint, ist halt, es gibt halt diesen Teil, wo du das mit dem Furries als Cosplay machst, ne, sozusagen, ne? Wenn du in diesem Anzug und so bist, ne, dann tust du halt so. So von wegen, wie sie auch Cosplay machen, die sind ja der Charakter, wie sie sich anziehen. Ja. Und dann, was Markus ja noch als anderes meint, sind denn die es richtig hardcore nehmen, die durchs Leben gehen und wirklich glauben, dass sie es sind. Und auch andere dann wahrscheinlich so wollen, dass sie es auch so akzeptieren. So von wegen, oh ja, ich schlafe jetzt hier im Hundekörbchen, weil ich mich als Hund fühle. Oder so. So wie bei South Park, wo der Stan sich zu einem Delfin umoperieren lässt. Ja. Nee, das, aber ich mein, das ist... Das, das, das, das, Mach du. Das Ding ist halt, die Social Justice Warrior, die geben halt sozusagen einer Minderheit dann einfach auch einen richtig schlechten Ruf. Und die Minderheit ist aber nicht so. Die ist ganz normal. Also sowas wie Brianna Wu, das entspricht nicht dieser Minderheit. Das ist keine ordentliche Repräsentation. Und eigentlich tut jemand auch wie Brianna Wu sich von der Offenheit der Gesellschaft und der Toleranz für die Minderheit ernähren und das ausbeuten, sozusagen. Das ist es. Und deswegen macht es mich auch so pervers wütend, weil ich sehe halt meinen Ex-Freund und meine Kumpels, die ich habe, ne, und andere normale Trans-Personen, ne? Und dann siehst du halt die anderen Menschen, ne? So jetzt auch die Alt-Right-Leute, so die Milo irgendwie verehren und so eine Scheiße, ne? Deren einzige und erste Trans-Erfahrung, also erste wahrscheinlich, ne, vielleicht sogar einzige, sind halt diese Verrückten. Ja. Und die glauben dann, alle Trans-Leute sind so. Und das tut mir extrem leid für die, die ich kenne. Weil es halt einfach nicht so ist. Und das ist wichtig, das im Kopf zu behalten. Und deswegen werden wir die sozialen Gerechtigkeitskrieger besiegen. Aber das ist ja auch universal. Das lässt sich ja auf jede Art von Vorurteil oder Ähnlichem anwenden. Es ist wie immer auch bei den Flüchtlingen oder bei den Muslimen in Deutschland oder wie auch immer. Es geht nicht darum, wer du bist, sondern ob du ein Arschloch bist. Ja. Und wenn du ein Arschloch bist, hör auf, unsere Gesellschaft kaputt zu machen. Ja, egal aus welcher Minderheit oder Mehrheit oder woher auch immer du kommst. Ja. Aber es wird nicht aufgehört werden, dass diese Arschlöcher gepusht werden, weil sie das nur ausnutzen wollen. Das finde ich halt das Geile an dieser Identitätspolitik, dass diese ständig Identitätsgepusche ist und dann sind die aber Leute aber, oh scheiße, aber ich bin ja weiß und blond und blauäugig und aus dem europäischen Land und obere Mittelklasse. Na gut, aber dann bin ich jetzt transschwarz und transsexuell und hol mir halt so meine Identitätspunkte, damit ich wieder oben in der Hierarchie ankomme. Das ist so bekloppt. Aber das meine ich halt mit der Appropriation. Ne? Das ist bei den Transschwarzen. Die appropriaten tatsächlich die Kultur. Und die sagen nicht, hey, ich finde Jazz. Das ist sowieso das Heftigste, dass dieser eine Typ, der ganz oben bei Black Lives Matter steht. Das ist ja sowieso das Lustige, dass der Typ, der oben bei Black Lives Matter steht, weiß es. Ja, mittlerweile haben sie ihn ja rausgeschmissen, glaube ich. Oh, endlich. Aber da gab es halt auch so viele, die den verteidigt haben. Da denke ich mir, das, was ihr ankreidet mit Cultural Appropriation, habt ihr bei euch drin und manche von euch verteidigen das auch. Das war ja eine Insta-Blog-Sache bei Black Lives Matter oder so eine Glaubensfrage, wo dann halt, ja, ich glaube, der Steven Crowder hatte da mal ein paar Interview-Szenen, wo er rumgegangen ist und so Leute angesprochen hat. Dann, ja, aber Sean King zum Beispiel ist doch weiß. Und die dann, nein, Sean King ist schwarz. Das ist die Parteilinie. Das ist so. Und das ist ich aber so. Ich bin auch schwarz, weil ich gerne rappe oder was? Nee, ja. Du betreibst Cultural Appropriation, wenn du gerne. Weißt du, ich bin ja schon immer so vorsichtig, wenn ich amerikanische Songs von Tyler the Creator so mitrappe. Ne, da frage ich mich manchmal schon, darf ich das. Scheiße, was ich sag's, aber darf ich Nigger mitrappen? So, ne, oder lasse ich es lieber aus? Es könnte ja jemand verletzt werden, aber nee, dann denke ich mir, Tyler the Creator ist auch den ich am meisten feiere. Und der sagt, scheißegal, mach es, du nimmst dem Wort damit die Kraft weg. Ja. Ja, außerdem so, keine Ahnung, so Slurs, die sind halt auch irgendwo von Arsch. Ich meine, ich war bei meiner Frau in China auf der Hochzeit und irgendeine Verwandte von ihr hat halt auch zu mir Ghost gesagt, also in chinesischen Ghost, Geist, ist sozusagen wie Nigger, halt nur halt für weiße Ghost sozusagen. Gaijin. Aber was soll ich mir da an Kopf drüber machen? Meine Güte, das ist halt ein Slur, keine Ahnung. Ja, vor allem denke ich mir dann immer so, wenn Leute sagen, na, wir sagen, ja, ich dürfte nicht Nigger sagen, ich dann sage, ja, wieso dürfen Schwarze dann Faggot und Schwuchtel und so sagen? Zack, zack, zack, zack, zack, hab dich, verpiss dich. Ja, gut gespielt, die Identitätspolitik. Ja, ja, aber kann man sich ja nur mal gut ausnutzen. Das ist ja so schön arscheinfach bei denen, ja? Weil du stehst ja einem Automaten gegenüber. Ja. Die funktionieren alle gleich, du weißt genau, wenn ich den Knopf drücke, explodiert er, wenn ich den followt er mir. Ja. Das ist aber auch das Traurige irgendwie, dass das wirklich so mehr an blanken Gesicht so, du hast ja manchmal so diese Bilder, wo so ein Meer an Leuten in Anzügen hast, die alle kein Gesicht haben. Das ist einfach nur so eine Fläche. Ja. Und genauso sind diese Leute. Wo es einzelne Individuum verloren geht. Und die laufen dann im Internet rum, sozusagen in Anführungszeichen, und wollen alle Hasskommentare löschen. Also. Und halten sich dann so für individuell. Naja, am besten sollen sie dafür bezahlt werden, dass sie rumgehen und Hasskommentare löschen. Dann sind sie schon wieder in der Beraterposition, wie der Pallenberg so schön sagte. Ja, und wenn sie keine Hasskommentare kriegen, müssen sie sich halt welche erschaffen. Welche Position? Kann man immer nur die Dame von Deutschlandradio zitieren, auf die Frage, warum Anne Wiezorek Expertenstatus hat. Wenn du einmal im Studio warst, kommst du immer wieder. Ja, das ist alles, das ist das ganze Scheißgeheimnis dahinter. Wann interviewt sie dich denn das nächste Mal? Ich weiß es nicht. Sie hat ja gesagt, wenn sie mit ihrem Buch fertig ist, will sie was über unsere Sachen machen. Ich bin gespannt. Ich werde sie mal anhauen, fällt mir da ein. Ich hau sie mal auf Twitter an, wie bei dir. Ich meine, als ich 12 Jahre alt war, wollte ich auch, dass wenn ich groß bin, dass irgendwie, wenn Pornografie verboten ist, dass ich in der Zensurbehörde arbeite und dann sagen kann, ha, das passt nicht, das kann man freigeben und so. Das war immer so mein Traumjob irgendwie, als ich in der 6. Klasse war. Ich meine, das kann man ja auch ein Stück weit verstehen, dass man da so einen Posten erschaffen möchte. Aber es ist halt Asti, keine Ahnung. Es ist halt... Das Lustige mit den Hasskommentaren ist halt auch auf den Philippinen gibt es halt einen Haufen Firmen, die sozusagen die richtig heftigen Sachen aus dem Internet löschen, also nicht die Hasskommentare, sondern sowas wie Kinderpornografie, verstümmelte Menschen, von Gewaltverbrechen, von Tatorten, aus Kriegsgebieten, die Bilder, die halt richtig furchtbar sind, die sowas rauslöschen. Und im Grunde möchte man eigentlich nur dann wieder so eine Behörde schaffen, die dann wieder so also noch weiteren Content aus dem Internet rauslöscht. Und der Content, das wird dann, ich weiß nicht, am Anfang vielleicht noch hier irgendwo in der Firma gemacht werden, nach einer Weile dann auch ins Ausland auswandern. Und dann hat man irgendwo jemanden auf den Philippinen, der Deutsch lernen muss, nur um deutsche Kommentare zu löschen, die gegen Ausländer sind. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Keine Ahnung. Und dann besteht die ganze Maschinerie nur noch dafür, dass sie selbst bestehen kann. Ja, wortwörtlich. Nur noch als Eigenzweck. Das ist, ich finde das ja jetzt, weil das alles ja auf EU-Ebene läuft, mit diesen 24-Stunden-Ultimatum an Google und so weiter. Ich finde, und der Brexit und was weiß ich, der ganze Anti-EU-Kram aus England, ich glaube, wir kriegen immer mehr ein Verständnis dafür, wie sich die Amerikaner gegenüber ihrer eigenen überfassenden Regierungen fühlen mit ihren Staaten. Das macht man sich nicht so klar als Außenstehender, aber denen geht es ja ähnlich. Die sind ja auch, die haben ihre Staaten, für die sie ordentlich wählen können, und dann haben sie diese Washington-Regierung, wo sie ja plötzlich, was zur Hölle läuft da? Weswegen es diesen starken Anarchismus gibt in Amerika. Ich meine, wir sollen jetzt auch eine EU-Armee bekommen. Ja, lieber nicht. Also ich meine, da ist ein Push für eine EU-Armee und ein Push dafür, Kommentare zu löschen. Und bei der NATO sagt man die ganze Zeit, dass man, wenn ein Konflikt da ist, Deutungshoheit haben muss, damit das Volk dann hinter dem Krieg steht. Das muss man sich mal das muss man sich vor Augen halten. Das ist crazy. Komplett aber crazy. Und der Herr Schäuble möchte ja auch gern, dass die Hürden gesenkt werden, um Armee dann auch im Inland einzusetzen. Das würde für die EU-Armee dann sicher von vornherein gelten. Das schmuggeln sie sicher in den Entwurf rein. Nee, aber die EU-Armee, die wird dann wahrscheinlich weiße Uniformen tragen und weiße Maschinengewehre, und dann ist das auch okay, wenn die durch die Straßen laufen. Ja, das ist doch Europa. vielleicht bunte Gewehre. So mit Regenbogenfarben. Also. Dann würde ich die Farben aussuchen, um die Geschlechterrollen aufzubrechen. Genau, die Männer kriegen pinke Knarren und die Frauen blaue. Genau. Und die Waffen sind dann so schön, das Heavy Blue, dann hat das so Miami-Flair. Oh Mann. Das ist geil. Ach so, was ich noch erwähnen wollte. Zum Thema 9/11. Der Typ, der den Commission Report geleitet hat, der die offizielle Erklärung, was am 11. September passiert ist, der wurde von einer Tagesshow interviewt. Und in diesem Interview hat er angegeben, dass er jetzt über die ganzen Jahre, seitdem der Report erschienen ist, dafür gekämpft hat, dass die zensierten Teile oder zumindest ein Teil, der zensiert worden ist von Commission Report, dass der freigegeben wird. Und er hat dort in einem Tagesshow-Interview gesagt, dass man, wenn das freigegeben wird, den 11. September nochmal umschreiben muss, wie der in, also die Geschichtsbücher umschreiben muss, was tatsächlich an dem Tag passiert ist. Wasn't the inside job confirmed? Ja, das einfach die Rolle von den Saudi-Arabiern wurde extrem heruntergespielt und dass es einen aktiven Push innerhalb der US-Regierung gab, das auch nach außen hin so rauszutragen, dass Saudi-Arabien nichts damit zu tun hatte. Und dann haben wir zur selben Zeit, wo so ein Interview rauskommt, kommt von den großen Tech-Firmen die Ankündigung, dass man jetzt überall Hasskommentare löschen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein afghanischer, ein Soldat, ein Deutscher, der in Afghanistan war, der sowas liest, vielleicht auch einfach gepisst ist und drunter schreibt, ja, mein Kamerad stirbt dort, weil wir im falschen Land nach den falschen Leuten suchen oder was, wenn wir einen Krieg ziehen. Also. Oh mein Gott. Ja, ich dachte jetzt schon, der Absatz, dieser Absatz, der wurde jetzt freigegeben und dann steht da, dass das Wissenschaftlerkomitee, das beauftragt wurde, die Physik dieser Sache nachzuprüfen, hat herausgefunden, Jet Fuel can't melt steel beams. Ja. Muss ja natürlich zensiert werden. Ja, es ist ja so ein offenes Geheimnis eigentlich gewesen, ne? Also ich habe das schon zigmal gehört, dass die Saudis da involviert waren, dass sie ja 12, glaube ich, von denen auch aus Saudi-Arabien standen, von den Attentätern. Genau. Das ist ja schon immer bekannt gewesen und es hätte einen ja regelrecht gewundert, wenn es da keinen Zusammenhang gibt. Was ich vor allen Dingen interessant fand, war, dass sie ihn ja gefragt haben, ob da jetzt die Regierung hinterstecken würde oder irgendwelche NGOs oder irgendwelche Glaubensgemeinschaften und so. Und der hat dann gesagt, all of the above, also alle. Ja, aber ganz ehrlich, im Mittleren Osten, das geht alles von Saudi-Arabien aus. Und zwar schon eine ganze Weile. Was denkt ihr, wer die Pyramiden gebaut hat? Das waren auch nicht die Ägypter. Mal schauen, wie reich die Pisser sind. Das waren die Aliens. Nee, das waren die ganzen Pharaonen, das waren irgendwelche saudische Dynastien, wo die herkamen. Ich meine, letztes Wochenende gab es einen riesengroßen Terroranschlag in Nigeria, der dort die Ölpipelines zerstört hat und den Landesoutput sozusagen, was an Öl rauskommt, hat sich halt halbiert und wird noch eine Weile lang zur Hälfte bleiben. Und wenn das jetzt irgendwelche islamischen Terroristen sind, ja gut, dann schaut man halt auch eher so Richtung Saudi-Arabien, was finanzielle Probleme hat, weil der Ölpreis so niedrig ist. Also dazu muss man jetzt nicht, klar ist das eine Spekulation, aber das ist jetzt halt auch nicht so weit hergeholt, dass das eine mit dem anderen irgendwas zu tun hat. Also was auch immer eine Spekulation ist. Kann man solche Instrumente gegen Hass, und es wird ja auch immer wieder, also nicht nur wird ja konkret gesagt, dass es auch mit Feminismus irgendwie zusammenhängt, sondern es wird ja auch immer Religion, wird ja auch häufig da bei diesem üblichen von wegen so, ja, Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Religion und so weiter und so fort. In dieser Liste von Sachen steckt das ja auch immer mit drin. Und ja, also das hat schon großes Potenzial, da jede Menge Missbrauch mitzutreiben mit solchen Methoden, die man dann da irgendwann mal aus guten Gründen irgendwie einführt. Und das ist ja häufig so, wenn man irgendwie sagt, so ja, jetzt machen wir hier irgendwie, jetzt müssen wir hier langsam mal durchgreifen und alles irgendwie abändern. Das geht ja oft nach hinten los. Also ich sag nur so Beispiele wie diese 3-Strikes-Regel, die sie in Amerika mal hatten für dass quasi die Leute automatisch lebenslänglich kriegen, wenn sie dreimal eine Strafe gekriegt haben vorher. Also dreimal dasselbe Verbrechen, glaube ich. Nee, das war nicht dasselbe. Nee. Dreimal einfach eine Strafe gekriegt und danach automatisch lebenslänglich. Und das hat halt hauptsächlich dazu geführt, dass dann alle möglichen Leute sich da irgendwie den Weg freigeschossen haben beim dritten Mal oder so, ne, und dann komplett durchgedreht sind. Ja. Weil sie natürlich wussten, dass sie quasi eh nichts mehr zu verlieren haben. Und ja, das hat er dann also, man hat sich davon halt viel versprochen, so nach dem Motto, ja, dann können wir irgendwie, das ganze Route auch darin, dass da Stimmung mitgemacht wurde mit so einem Mädchen, das irgendwie umgebracht wurde von einem, der schon irgendwie zweimal im Gefängnis war, und da hat der Vater von diesem Mädchen halt eben irgendwie so eine Kampagne losgefahren, alle waren halt eben irgendwie der Meinung, ja, das soll nie wieder passieren, und zack, hatten sie dann diese eine Statut geändert, aber im Endeffekt sind da halt dann hinterher viel mehr Leute mussten darunter leiden, als es irgendwie Nutzen gebracht hat. Und da muss ich halt immer dran denken, wenn so Menschen um die Ecke kommen mit, ja, hier, ich habe das Patentrezept, so, das läuft ja alles falsch und wir müssen das jetzt irgendwie behandeln und jetzt machen wir einfach hier das alles Hass so und den Hass, den machen wir jetzt weg. Wollt ihr doch, oder? Und dann habe ich hier ein paar Beispiele für euch, was ganz schlimm ist, so, oh, ist aber schlimm, so, ja, nee, das wollen wir nicht haben, ja, okay, machen wir weg, so, und dann, wie sich das dann hinterher auswirkt und was dahinter dann irgendwie als Hass definiert wird und so, ist eigentlich vorprogrammiert, dass es ja, missbraucht wird und für also mehr Schaden als Nutzen bringen wird. Ja, ich meine, überhaupt irgendwie Nutzen bringt. Die Idee hinter der Meinungsfreiheit war auch mal, dass du sozusagen die extremen Meinungen ans Tageslicht zerrst, damit es nicht so eine Untergrundbewegung gibt, die jetzt eine extreme Meinung vertritt, die aber nicht öffentlich sagen kann und sich dann so ein kleiner Bund bildet, wo die Leute sich miteinander verschwören und dann so eine Echokammer haben, die dann nur im Geheimen operiert, was dann niemand richtig mitbekommt und die dann irgendwann so eine Kacke wie Terrorattacken macht. Ob das jetzt anarchistisch, links, rechts, religiös motiviert sein soll, das sei mal dahingestellt. Aber die Idee hinter Meinungsfreiheit ist, dass du gerade auch harte Meinungen vertreten darfst und dass die diskutiert werden in der Öffentlichkeit, damit gerade sowas wie Terror weniger wird. Also wenn du dann sagst, es gibt bestimmte Kommentare, die nicht in Ordnung sind, das ist halt Schwachsinn. Es wird es nur schwerer machen, sozusagen extreme Tendenzen in der Bevölkerung zu bekämpfen, nichts anderes. Da ist das organisierte Liebe-Prinzip sogar noch ein besseres gewesen, so komisch es sich auch anhört. Ja, wirklich. Weil die da ja gesagt haben, hier, wenn einer so Quatsch auf Social Media schreibt und die Fakten einfach falsch sind, dann kommentiert unten drunter die richtigen Fakten. Und so machen wir das ja schon ewig jetzt mit Gamergate, der spezifische Kram. Ja, wenn das einer mit euch macht, blockt die uns deswegen weg. Ja klar, nee, aber das macht man dann halt so, das funktioniert auch, wenn konsequent unter jedem solchen Ding in den Kommentaren und in den Antworten und auf Twitter und was weiß ich, überall immer 10 Leute drunter sind, die, nee, so war es nicht, so war es, hier ist ein Link. Ja, das ist ja auch das, oft fragen die Leute dann auf Twitter halt so, warum machst du dir den ganzen Aufwand, warum redest du überhaupt mit denen und ich mach das ja dann nicht für die Leute irgendwie, mit denen ich rede, sondern ich mache das dafür, damit Leute außenrum sehen, wie irrsinnig deren Argumente sind. Ja, ja. Teilweise haben die Leute ja eh schon geblockt, aber wenn einer die Mentions guckt, stehst du ja trotzdem drin. Aber gerade, ich muss mal kurz off-topic, aber gerade ist ganz lustig, Spiegel Online, offizieller Account, hat jemanden, dem ich follow, bei Twitter so direkt so faustig als Nazi bezeichnet. Da geht das Hacke gerade gut ab. Ist das nicht Grund für Anzeige, so üble Nachrede auf solch breitem Level? Also ich meine, das ist der offizielle Spiegel Online-Account, ne? Ja, eigentlich kannst du in rechtliche Schwierigkeiten kommen, wenn du jemanden als Nazi bezeichnest. Ja, ich meine aber auch vor allem, ne, von so einem öffentlichen, ne, großen Account. Das ist ja jetzt nicht so irgendwie privat von einem Redakteur von denen. Spiegel hat viel Geld. Da kann man sich sehr viel Geld holen. Also Eddie... Guckst kann man sich Schatten abschneiden. Eddie, Weihnachtsgeld dieses Jahr ist sicher. Hau mal einen Link in Chat. Mach ich mal. Ja, okay, ich fahre schon mal fort im Programm. Was diese Woche auch noch war, nämlich gestern ist hier so ein Treffen von diesem Journalistinnenbund, was auch ein Twitter-Kanal ist, den ich mir gerne mal angucke, weil man da jede Menge Quatsch finden kann. Jede Menge Selbstbeschäftigung von den Damen, weil es ist halt so ein Netzwerk und dieser Watch-Salon hier, was irgendwie so das Medium von denen ist, hat auch Kooperationen beim Taz Lab hatten die schon mal eine Veranstaltung, die sehr dämlich war, wo es auch um Frauen im Internet ging, die angeblich überall nur rausgehalten werden sollen und so. Jetzt haben die sich jetzt hier getroffen und irgendwie über den aktuellen Stand der Dinge unterhalten und da ist dann hier irgendwie diese Infografik oder was das hier auch mal sein soll, da rausgekommen, wie sich jetzt hier Journalistinnen irgendwie verhalten sollen. Und dann steht dann hier irgendwie, Frauen wählen mehrheitlich noch nicht rechts und deswegen soll man denn hier gezielt Frauen ansprechen und sich hier um die Frauen also kümmern und Haltung zeigen. AfD-Diät? Was? Ja. Keine Ahnung. Sie meinen wohl nicht final. Was, das kann ich hier nicht richtig lesen. AfD nicht verfolgen oder so ähnlich. Keine Ahnung. Was ist konstruktiver Journalismus? Steht hier als Fragezeichen. Was ist... Vielfalt und positive Verstärkung. Was ja, haben wir eigentlich für einen Beruf? Ich übersetze das mal mit Frauen pushen, nur über Frauen reden, nicht über die böse AfD reden, sondern über die ganzen Guten, die gegen die AfD sind, reden und ja, Vagina. Sie raffen es nicht. Ich finde das krass. Es ist ja echt von vorne bis hinten, die raffen nicht, warum die AfD erfolgreich ist, nämlich weil sie das Monopol haben, über kritisch zu den Flüchtlingssachen zu stehen. Niemand anders ist kritisch zur Flüchtlingssache. Alle anderen finden das unglaublich toll und keine Kritik wird zugelassen. Aber die raffen es nicht. Stattdessen... Na gut, alle anderen finden es nicht unglaublich toll, aber es ist schon auf jeden Fall in den Medien sehr verbreitet. Und auch dieses Vermischen von allen Leuten, die kommen, sind alles Flüchtlinge und... diese ganzen Sachen, das haben wir ja auch schon alles durchgekaut. Aber was man vor allen Dingen hier auch nicht findet, ist irgendwas zum Thema Objektivität oder so, ne? Oder berichten, was war, weil das ist ja nicht die Aufgabe dieser Leute, das sind ja hier professionelle Journalistinnen, die müssen ja den Leuten die Welt erklären und gezielt Frauen ansprechen, weil das ja auch die Leute sind, die noch deren Meinung sind. Oder wie Sie wahrscheinlich sagen, die Leute, die noch Bescheid wissen und noch nicht... Aus der Sicht ist konstruktiver Journalismus-Propaganda einfach. Ja. Ja, wenn du so ganz klar zu einem Ziel hinarbeitest. Journalismus mit Haltung ist auch kein Journalismus. Das ist ja auch dieses Wort, was ich schon so oft gehört habe, Journalismus mit Haltung. Ja, ich hatte hier noch irgendwo, also hier hatte ich noch von dieser Dame hier von Edition F, die haben wir auch schon irgendwann mal kennengelernt, Fräulein Tessa. Die sagt irgendwie die Themen, die es da irgendwie gab. Und ja, das ist halt eben auch hier Mut und Schutz, Strategien gegen Gender-Bashing. Ne, da merkt man halt schon, was die hier irgendwie als richtige Sachen, also es ist eigentlich Parteiprogramm, könnte man sagen. Also mir fällt kein vernünftiger Grund ein, sich als Journalisten irgendwo hinzusetzen und zu sagen, was sind irgendwie die Themen, über die wir arbeiten müssen oder so. Aber wirklich gar keiner. Ja. Naja, gibt es einfach eigentlich keine Rechtfertigung für. Man kann, die können gerne Workshops über wie man besser schreibt oder wie man besser recherchiert oder was weiß ich, Einführung in 4chan, wie man da Infos rauskriegt oder ja, so. Was ja nicht wie jeder genau, von denen weiß. Man kann sich informieren gerne über alles, aber Strategien gegen braucht in einem in einem Vortrag auf so einer Journalistentagung einfach nicht zu stehen. Ihr habt was für Strategien. Ihr braucht keine Strategien. Ne? Ihr sollt vernünftig berichten über die Sachen, die passieren und nicht irgendwelche Strategien entwickeln, um irgendwelche. Ne? Ihr seid keine Partei. Ja, die können ja gerne eine Partei aufmachen. Hat niemand was dagegen. aber hört auf, euren journalistischen Posten damit zu verwechseln, dass ihr jetzt Einfluss in der Gesellschaft üben müsst. Ich meine, es ist echt traurig, dass ein Journalistenbund eigentlich sowas hinbekommt, sich so hinzusetzen. Und unsere Gegenstrategien, wie wir Lügenpresse bekämpfen. Ja, berichtet einfach ehrlich. Ehrlicher, weniger Meinung. Die Arschlöcher. Da wollen sie Expertinnen sichtbar machen, die sollen halt auf Podien und vor die Kamera, also das ist dann wieder das, was der Pallenberg sagt mit hier die Expertinnen. Beraterposition, genau. Also der ist genau auf der richtigen Welle, der Kerl. Der hat es gerallt, was da abgeht. Wegen den Arschlöchern muss man das Internet zensieren, weil die sich kacke fühlen, wenn sie Dünnschiss recherchieren und die Leute dann gepisst sind, weil jemand seinen Job nicht richtig macht. Also, deswegen haben wir einen Push, ums Internet zu zensieren. Also, sorry. Das ist... Alter Schwede. Wir sind Expertinnen. Sagen sie hier. Das ist ja schön. Die Politik vor sich her treiben. Ganz ehrlich, Expertinnen für was? Expertinnen. Die haben sich ein ganz enges Expertengebiet zu suchen. dass sie halt nur über einen ganz bestimmten Bereich von Recht, also von Juristik, Journalismus betreiben. Deswegen gibt es ja so viele, Juristen, die dann Journalismus über die Juristerei betreiben, weil das die einzigen sind, die da wirklich Experten sind. Aber einfach nur so Expertinnen für alles? Nee, die gibt es ja auch nicht so richtig. Das hat ja der Fischer auch bei der Republika da bemängelt, dass viele Laien da halt bei sind, Leute, die das auch nicht richtig. Ich schätze mal 90%. Die machen Journalismusstudium einzeln, ohne irgendeine Sache dazu, die sie zu irgendwas qualifiziert, und dann meinen sie, sie wären Experten. Was die vor allem sind Experten im Netzwerken. Das gab ja auch die Woche diesen lustigen Tweet irgendwie so, wir würden die Republika alle missverstehen, die wäre ja schließlich zum Netzwerken und zum Leute treffen da. Ja, ich habe das schon richtig verstanden. Ja, aber also das ist so eine Partygeneration und ihre Konferenzen, die haben keine Substanz, sondern man redet über das, was man eh schon irgendwie übereinstimmend ständig irgendwie in den einzelnen Publikationen schreibt, klopft sich auf die Schulter und trinkt danach irgendwie, was man gerade so trinkt in Berlin bei den Hipstern. Der Parteitag ist zum Netzwerken da, ja. Nee, ich möchte mal aus Deutschland so eine Art Christopher Hitchens sehen. So ein Typ, der wirklich, was Weltpolitik angeht, Experte ist, der in die Länder gereist ist, der war in Nordkorea, der war im Irak, als da Krieg war. Und war da, als sie die Massengräber ausgehoben haben vom Saddam-Regime. Der halt wirklich vor Ort Kontakte hat. Und das ist ein Experte, der sich halt auskennt und der halt auch dir aus dem Stegreif die Geschichte von den verschiedenen Ländern und was da wo und wenn wir in und was sich wann in welche Richtung entwickelt hat und so weiter. Wir machen Kulturkritik. Ja, wir hatten ja auch schon mal uns gefragt, was so zusammenkommt, wenn man bei Leuten wie Vizorek oder Laser Uschi mal nachrechnen würde, wie viel wirklich ehrenamtliche Tätigkeit für andere Menschen sie ausgeübt haben. Oder ob es doch eher darum geht, halt den nächsten Vortrag in der nächsten Stadt noch zu schnappen, weil man da halt wieder, keine Ahnung, wie viel Kohle für kriegt. Die Sarkisian 25.000 kriegt sie wahrscheinlich nicht. Nee. Kriegt wahrscheinlich ein paar hundert. Oh. Ja, aber das ist da muss eine alte Frau lange für stricken, für ein paar hundert. Ja, was ja auch diese Woche war, unsere besondere Freundin, Frau Juliane Leopold, bekannt als ehemalige BuzzFeed-Chefin und Ultrafeministin und persönliche Freundin von Anne Wizorek, ist jetzt hier bei tagesschau.de jetzt irgendwie beschäftigt, um sich da um alle möglichen Dinge irgendwie zu kümmern. Und Frau Wizorek freut sich ja auch, absolut großartig, alles Gute. Ne, man mag sich, man kennt sich, man schätzt sich und dann will ich das mal erleben, dass da irgendjemand ein böses Wort über die Freunde von Frau Leopold da irgendwie publiziert. Und das ist halt eben genau das Problem. Das wird nix. Vetternwirtschaft bis zum Schluss. Ja, hast doch alle nur Frauen, deswegen meckert ihr darum. Nur weil die jetzt hier einen Mädchenclub aufgezogen haben, sich gegenseitig pushen. Ja, hast doch nur Frauen. Dasselbe, was die Männer auch schon immer gemacht haben. Das ist der Frauenhass, der euch zum Mund rausquillt. Sagt es doch einfach. Das bestreite ich jetzt gar nicht. Aber das ist vollkommen ab vom Thema. Das sind unabhängige Dinge. Wurm vom Deutschen Journalistenverband in Berlin. Gab es hier eine Veranstaltung allerdings in Köln, wo die Frau Leopold auch zu Gast war, wie man hier sieht. Und da ging es ja auch wieder um Frauen in den Medien. Das war ja unter dem Titel Frau macht Medien. Und das war im März diesen Jahres. Und hier war doch irgendwas... Was war hier rausgestochen für mich? Ach ja, genau, Journalismus ist zwar ein Frauenberuf, aber nur im Einstiegs- und Mittelpositionen, in Führungspositionen nicht, sagt Frau Leopold hier. Und deswegen gibt es da angeblich keine Chancengleichheit. Da muss vielleicht mal einer der Damen das Wort Chancen erklären. Warum gibt es keine Chancengleichheit? Weil sie nicht in der Führungsposition ist. Ja. Alter, die Leute. Da muss halt gute Artikel schreiben. Und am besten welche, die wichtig sind und wahr sind. Und vor allem in Führungspositionen, da muss man halt auch Führungsqualitäten zeigen. Und halt mal zeigen, dass man auch irgendwie eine Recherche organisieren kann ordentlich und was weiß ich alles. Ich weiß nicht, was da alles mit einfällt. Ja, nee, die machen hier viel wichtige Sachen. Zum Beispiel, hier übt eine Gruppe Fertigkeiten zu Karriereplanung und Machtspielregeln. Anita Gresse gab konkrete Tipps zu Selbstvermarktung. Oh, die sind so Ego-Leute. Ja. Und dann gibt es noch Gendersensibilität für Medienschaffende, das ist immer noch ein Thema. Und diese Dame hier, Frau Nina Binias, die ist mir auch schon ein paar Mal begegnet. Das ist hier so eine aus Hannover, wo ich wohne. So eine Poetry-Slammerin, die auch irgendwie bei jedem Fee-Meeting irgendwie mit rumsitzen muss. Die war auch bei diesem Treffen der, wie war das formuliert? Hier treffen sich die, nicht Aufschrei, wie hieß das andere Ding nochmal? Ausnahmslos, genau, die Ausnahmslosbewegung, um das weitere Vorgehen zu klären. Das war dieser Tweet von Twitter Deutschland damals, wenn ihr euch noch erinnert. Da saß sie auch vorne mit dabei. Was die auf so einem Journalistending zu verloren hat, weiß auch keiner. Aber, naja. So sind die Herrschaften. Und hier auf dieses Ding hier vom Deutschen Journalistenverband Berlin bin ich gestoßen, weil es gab zu dieser ganzen Boateng-Gauland-Nummer gab es hier einen Bericht von so einem anderen Verband der Journalisten, der auch aus Berlin ist. Es gibt da irgendwie drei verschiedene, wie ich gemerkt habe. Und dieser hier schreibt dann irgendwie der Shitstorm, der nach hinten losging. Und äußern sich da also durchaus kritisch über das, was die FAZ da so das hindrehen wollte und wie sich da alle irgendwie drüber aufgeregt haben mit dieser Boateng-Nummer. Und das hat dann hier irgendwie den Dachverband vom Deutschen Journalistenverband irgendwie dazu angeregt, nochmal wieder rauszutwittern, was die dazu geschrieben haben, nämlich hier irgendwie keine AfD-Stimmungsmache. Das war dann so ein bisschen das Gehacker, aber es gab auch irgendwie in diesem Branchenblatt Media, wie das da immer irgendwie hieß, gab es auch einen Bericht, einen ziemlich ausführlichen über die Berichterstattung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo sie das, also ich hatte mir das noch gar nicht durchgelesen, was sie da geschrieben hatten, aber es war wohl irgendwie so ein bisschen Homestory-mäßig, wo sie dann da irgendwie zum Boateng gefahren sind und seinen Nachbarn gefragt haben und irgendwie die Frau an der Tankstelle und die irgendwie gesagt hat, ja, der ist total nett und der kauft ja auch gerne ein und der lässt auch sein Auto hier reparieren und lauter so einen belanglosen Scheiß. Aber ich fand das auch eben schön, was du gezeigt hattest mit, oh, wir müssen authentische Geschichten zeigen und das von oben herab. Okay, wir die Organisation für Journalisten hat entschieden, ihr müsst jetzt authentische Geschichten schreiben. Das geht so, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, so entsteht eine authentische Geschichte. Ja, wie, wo die Flüchtlinge geholfen haben, die Flutschäden wegzumachen und das ja anscheinend gestaged sein soll. Ja, oder die 3 Dutzend Flüchtlinge, die 1000 Euro auf der Straße gefunden haben. Ja. Wo dann immer ein Kameramann dabei war. Das ist halt einfach nur eine Shitshow. Journalistische Grundsätze werden mittlerweile über Bord geworfen, falls es gegen die AfD geht. Gleichzeitig sagen sich die gleichen Medien völlig überrascht, dass sie immer öfter als Lügenpresse beschimpft werden, ja. Wo steht das? In der Tat. Das ist hier von dem Berlin-Brandenburg-Verband hier, von dem sie sich sofort alle distanzieren mussten. Okay. Das sind auch die mit der schäbigsten Homepage, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe auf jeden Fall eine Verlinkung auf die gefunden, auf der Seite vom Deutschen Journalistenverband, weil zuerst habe ich echt gedacht, das wäre irgendwie ein Fake oder so, weil es halt 3 verschiedene gibt, aber scheinbar ist das einfach so, dass Berlin irgendwie 3 verschiedene Deutsche Journalistenverbände e.V. irgendwie braucht. Wahrscheinlich in verschiedenen Seriositätsgraden. Kann sein, aber dann sind die hier leider nicht weit oben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, also die berichten ja auch jede Menge über die Republika und so, also muss man mal fairerweise anerkennen, so ganz gut sind die ja auch nicht. Ist ja irgendwie, welche Republika-Sessions sollte man nicht verpassen, ist hier so ein Artikel. Also, ja. Ja, erstmal hallo, guten Abend miteinander. Löscht dich. Guten Abend, hallo. Da ihr gerade über Gauland sprecht, denke ich mal, habt ihr schon erwähnt, dass es überhaupt keine Tonaufnahmen gab und die Notizen handschriftlich von der FAS waren? Ja, das haben wir jetzt nicht erwähnt. Aber das ist, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie bekannt es ist, aber es kam eigentlich schon so, also ich habe es oft auf meiner Facebook-Wall gehabt. Ja. Ja, und auch generell selbst wenn, also ich meine, dieses Zitat besagt ja jetzt eigentlich nichts anderes, als dass Leute ein Problem damit haben, einen Boateng als Nachbarn zu haben. Und ja, also... Ja, also ich meine... Ich kann mir das schon vorstellen, dass da viele Leute ein Problem mit haben. Also ganz ehrlich, ich hatte in meinem Heimatdorf, hat sich der Gemeinderat darüber monatelang gestritten, wo das Flüchtlingsheim hingebaut werden soll. In meinem Heimatdorf gibt es einen Bereich, wo die reicheren, neureichen Leute leben. Dort wohne ich nicht. Und die haben sich monatelang dagegen gewehrt, dass dort zu denen in die Nähe keine Flüchtlinge kommen und dass es in die ärmeren Teile der von einem 5.000, 6.000 Seelendorf hier verlegt wird. Am Ende sind es dann so viele Flüchtlinge geworden, dass man im reicheren und im ärmeren Stadtteil Flüchtlinge hat. Aber genau diese Chance ist wortwörtlich überall in Deutschland passiert. Man hat doch zum Teil hier von Hamburg, von den reichen Vierteln die Streitereien, wo sie ein Flüchtlingsheim nicht haben wollen. Und dieses, man will den Boateng nicht als Nachbarn haben. Man meint damit, dass nach einer Weile, wenn zu viele Ausländer irgendwo leben, die meisten Deutschen nach einer Weile wegziehen. In den USA ist es als White Flight bekannt. Und ob man jetzt... Aber das Ding ist, es ist Fakt. Das ist ja die ganzen Leute, die sich darüber so empört haben, tun das so, nee, so ist das nicht. Das ist Fakt, so funktioniert das schon seit Jahrzehnten. Und ich habe keine Ahnung, ob die AfD dafür sein will oder dagegen oder was auch immer, aber dieses Ding, dass die Leute wegziehen nach einer Weile, das gibt's halt wirklich. Guckt euch London an. Also in London hast du eine britische Minderheit. Also, wenn man das noch nicht mal mehr erwähnen kann, ohne dass das gleich in die rechtsradikale Ecke gestellt wird, dann kann man ein Problem nicht beim Namen nennen, was die Gesellschaft spalten tut, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Also, Ja, da hatte ich doch mein Videochen drüber gemacht, dass sogar die flüchtlingsfreundlichen Wagenburgler die Flüchtlinge nicht wollen. Ja. Aber ja, und, weißt du, es wiederholt sich einfach immer alles. Das Gleiche gab es am Anfang der 90er auch schon, ja. Und jetzt durch Social Media wird einem einfach klar, dieses ganze Virtue Signaling, ja. Dieses, ich hab nichts gegen Flüchtlinge. Ja, klar, wer hat schon was gegen Flüchtlinge? Man kennt die Leute ja noch nicht. Das endet genau da, wo es halt eben in unmittelbarer Nähe passiert, ja. Und ob das jetzt irgendwo in einer großen Stadt passiert oder auf dem Dorf, ist es immer dasselbe Schema. Leute sagen, ja, klar, sicher, Flüchtlingsheim ist überhaupt kein Problem. Solange es nicht in ihrer Nähe aufgebaut wird, ja. Und ich habe es jetzt quasi, also ich habe so eine Debatte quasi direkt vor der Haustür, sage ich jetzt fast mal. Ich wohne in einem kleinen Dorf, das aber zu einer Stadt gehört als Stadtteil. Und ja, jetzt soll hier natürlich auch ein Flüchtlingsheim gebaut worden und die Leute gehen auf die Straße. Die sind stinkwütend. Und das sind dieselben Leute, mit denen hast du dich mal so kurz unterhalten, irgendwie über solche Sachen, wie man sich halt eben so oberflächlich mit denen unterhält. Und da hieß es dann immer auch, ja, ich habe da überhaupt kein Problem mit, warum nicht? Und sollen die doch ihre Chance in Deutschland ergreifen und sowas alles, ja. Und ich habe das geglaubt, ja. Also, ja, weil das Gutmenschen sind, ne? Die wollen ja im Gespräch... Das ist wieder so ein Begriff. Oh ja, ich bin, habe ich aber auch kein Problem mit, ne, und so weiter. Aber wenn es dann zu der Sache kommt, sind sie halt so, nee, lieber nicht. Mhm. Deshalb sind es auch keine Gutmenschen, sondern Bessermenschen. Das ist noch besser. Das ist ein falscher Ausdruck. Hast du jetzt eigentlich gerade Gutmenschen ironisch gemeint oder? Ich meine Gutmenschen, so wie es sich gehört. Also jemand, der vortäuscht, dass er gut ist. So also wie es mir darum geht, dass er gut aussieht. Der Gutmensch ist ja auch deswegen. Sonst sagen man ja guter Mensch. Ja, mit Social Justice Warrior kann man es nicht 100% vergleichen, weil Social Justice Warrior, da stecken ja zwei Bomben drin, nämlich einmal in Social und einmal in Warrior. Hm. Weil Warrior. Social Justice Warrior wäre vollkommen perfekt, wenn es einfach nur Justice wäre. Ja, das ist halt... Aber um nochmal auf den Gauland zurückzukommen, da hat man dann natürlich auch nochmal kurz drüber gesprochen und ich habe halt gesagt, ja, keine Ahnung, Medien mit großer Vorsicht zu genießen, man sollte vielleicht auch einfach mal versuchen, ein paar Punkte zu verbinden, ne? Zum Beispiel kommt sowas, also erstmal, der Gauland ist jetzt nicht gerade als einer dieser unüberlegten, unlogischen Menschen bekannt. Ich glaube, in der AfD war er auch einer von denen, die den Björn Höcke ganz grandios kritisiert haben, weil er sich halt eben mit Pegida anschließen wollte. Ja, da hieß es dann, die wollen sich die Arbeitslosen krallen und so. Und er war halt irgendwie dagegen. Naja, und also das fand ich schon mal ein bisschen komisch. Und dann natürlich kurz vor der EM so eine Fußballgeschichte. Ja, also. Ja. Und da tut der DVB mit einem perfekt produzierten Video antworten, wo man für Toleranz und Fußball und tralala meinen Arsch wirbt. Während natürlich WM in irgendwelchen Ländern, wo die Leute einfach nur ausgebeutet werden und wortwörtlich Sklaven an der Kacke arbeiten, sich einen Scheiß drum kümmern und aber natürlich auch keine Flüchtlinge neben sich haben möchte. Aber man kann sich darüber empören, wenn irgendeiner das mal in die Medien reinposaunt. Ohne dass jetzt... Das Ding mit dem Typen ist, der hat recht, verdammt nochmal! Ah, das regt mich am meisten an der Sache auf. Guckt euch doch an in Berlin, die scheiß Linkspenner. Was für ein Bunkern, die sich da einzäunen. Wo sie denn schön abgegrenzt sind von Rubab, das kann man, das darf man doch nicht so sagen. Ja. Das ist mir scheißegal, Alter. Es ist so behindert einfach langsam. Die Leute wollen einen Dr. Rubab einfach nicht als Nachbarn haben. Nee, diese Alternativen... Ich brauche noch einmal, weil mich das so wütend macht, ist klar. Das ist halt diese linken Leute, die nach außen so tolerant und so weiter sind, das sind nur Spießbürger, nur sie waschen sich weniger als normale Spießbürger. Ja. Nee, die sind eigentlich schlimmer als Spießbürger, weil Spießbürger sind vielleicht jeder macht sein Ding und jeder ist in seinem Garten und die Hecke ist blickdicht. Aber jeder will besser als der andere sein. Ja. Weißt du, das ist auch der Grund, warum die Linken die ständig diese Grabenkämpfe haben. Ja, weißt du, jeder will moralischer und besser als der andere sein und am Ende, wenn es dann wirklich darauf ankommt, dann hast du halt eben so eine Wagenburg da stehen. Also das ist halt. Das sind halt so typische Menschen, die schieben halt, ne, nachdem sie sich bei McDonald's, sage ich mal, ihren Scheißburger holen, schieben sie so ein paar Cent da in diese Spendenbüchse, damit sie sich denn besser fühlen. Dann haben sie was gemacht, so, weißt du, dann sind sie nicht mehr diese Hurensöhne, die die Welt ausnehmen. Ja, dann kauft man Veggie. Burger und geht danach zum Starbucks und tut 10 Cent mit Fairtrade. Wie alt dein scheiß Primark-Klamotten, Alter, diese Hurensöhne. Ich latsche zum Flüchtlingsheim bei mir mit meinem Hund und nehme dann irgendwelche Kids mit und latsche mit denen übers Feld rum. Aber ich werde im Internet als rechtsradikaler Neo irgendwas bezeichnet, wenn ich Flüchtlingspolitik kritisiere. Alter. Ja. Das ist so ein bisschen irgendwie im Internet, wenn ich da irgendwer als was bezeichne, dann kannst du den Kommentar so nehmen, aber du musst halt die quasi erstmal so mindestens 50% abdämpfen. Ja, weil die Hemmschwelle ist im Netz immer sehr gering und keine Ahnung, ich wurde auch schon als Rechter, als Linker bezeichnet. Das ist alles Unsinn. Ja, gut, manchmal denke ich mir so, heute hast du mal zwei Kommentare gekriegt, wo irgendwie stand irgendwie so, ich will dir deine linke Fresse polieren. Jetzt musst du es noch drauf anlegen, dass du zwei Kommentare kriegst, wo irgendwie drinsteht, du bist ein rechter Nazi, weißt du? Ja. Damit es wieder ausgleicht. Nein, Quatsch, Spaß. Seid ihr auch alle Demokratinnen? Du meinst letztes Mal, als ich mal runtergeguckt habe, nicht. Ja, dieses Ding hier von der Landesregierung, Twitter offiziell rausgetwittert. Und dann schreibt ja jemand von der CDU, lassen Sie bitte diese grüne Gender-Schreibweise in Landesregierungstweets bleiben. So ein bisschen hin und her. Schön. Das heißt Demokrat X, schreibt ja jemand. Es gab doch auch eine A-Form. Ich fand die A-Form geil bei diesen ganzen Sachen. Die A-Form, das ist so die Ghetto-Form. Feminist Harz mit so einem Z am Ende, ne? Ja, ja. Super. Nee, ohne Z, nur A. Ist alles mit A. Arbeiter, Doktor. So Gangster-Ghetto-Form, so ist. Ja, aber ich finde, das wäre gut, weil dann haben die ganzen Migranten es einfacher, die deutsche Sprache zu lernen. Komm, dann sagen wir auch nicht mehr, wer der, die das, dann machen wir es so wie Skyane, ja? Damit wir haben der nur D. Ja. Das ist so wie bei South Park mit diesen Mexikanern aus der Zukunft oder wie und den Knacklauten. Ja, Mann. Ja, genau so. Weil mein Knacklaut nicht Hubi Hubuka? Hungriger Hugo? Ja, ich. Nee. Ich auch so oder halt. Ich schon so lange, ja. Ist auch nicht so wichtig. Voll. Ich will noch was zu ergänzen, weil diese Nummer mit der Jess Phillips und diesem Reclaim the Internet-Kram, die hatten ja auch so eine Studie da in Auftrag gegeben. Ja, das war geil. Wo sie dann dachten, dass irgendwie dabei rauskommt, dass ja die Männer so frauenfeindlich sind und dass sie ihren Kram damit untermauern können. Und da ist da aber herausgekommen, also die haben irgendwie alle möglichen Tweets. Also hier steht 64.000,8 gender-categorized Tweets. Daraus ergibt sich hier jetzt diese Aufstellung, wo hier also angeblich, also die haben so einen Computer, hat das halt durchgefilzt, wie das irgendwie gemeint war. Also halt nur die Bemerkungen, die jetzt negativ gemeint waren, quasi rausgenommen. Und da ergibt sich jetzt hier also nur 38,7% männliche Tweets und die meisten sind halt eben von Frauen gewesen. Und das macht ja auch eigentlich Sinn. Ich glaube, das war der Thunderfoot, der das gesagt hat, dass ja die Männer, wenn die jetzt frauenfeindlich sind, dann haben sie eigentlich einen evolutionären Nachteil dadurch. Ja, natürlich. Und wenn die Frauen sich untereinander behacken, dann ist das eher so ein, quasi, dass sie dann dadurch einen Vorteil gewinnen, wenn sie andere Frauen schlecht machen. Intrasexuell bemerkt. Deswegen wundert er sich, dass es eigentlich nur so wenig Abstand quasi ist. Nein, das liegt am Patriarchat, was die Männer errichtet haben. Und man hat die Frauen, den Frauen hat man das Gehirn gewaschen, wenn man die Kultur so aufgebaut hat, damit sie den Frauenhass selber lernen, damit sich sozusagen die Frauen gegenseitig unterdrücken. Das ist der Masterplan von den Männern. Mal gucken, ob die Kate Smirkwaite mich noch geblockt hat, weil das würde ich ihr direkt mal schicken. Weil die diesem The Big Questions im englischen Fernsehen hat sie doch den Milo als Lügner beschimpft, weil er halt gesagt hat, ja, der meiste Hass gegen Frauen im Internet kommt von Frauen. Also, ah, ja, die haben das auch übrigens dann so einfach wegignoriert und diese eine Feministin, quasi so die Anne Witzereck aus Australien, hat ja irgendwie dann gemeint, das wären ja sowieso alles Männer, die sich dann nur als Frauen tragen. Also die haben sich das so hingestrickt, dass es dann wieder... Wollen die sich einfach mal so diese One Direction und Belieber und so Hashtags reingucken, Alter, wie die Fangirls sich da alle gegenseitig bekeifen oder auch was abgeht. Wisst ihr doch damals, was abging, wie, ich glaube, Justin Bieber oder so irgendwas mit einer Freundin oder so hatte oder eine neue Freundin und was denn da abging von den Fangirlies? Nee, ich glaube, da waren wir nicht so drin. Nee, aber das ist. Eigentlich auch, aber es ist halt passiert. So, weißt du? Feministinnen argumentieren genau wie Holocaust-Leugner. Der Holocaust ist nicht passiert und selbst wenn er passiert wäre, da wäre das nicht so schlimm gewesen. Okay. Also so tun die argumentieren und du kannst die Aussage so nicht unterstreichen. Das ist vollkommen egal, ob ich die Aussage unterstreiche oder nicht. So argumentieren Feministinnen. Ich leugne jetzt gar nichts schon mehr dieser Show. Nochmal Disclaimer, wir leugnen hier gar nichts. Das war nur eine Vergleichung zu der Argumentation, wie sie Feministinnen gerne machen. Und so, fickt euch. Nutzern, seid jetzt nicht so Ruhe, so awkward silence hier und sorry. Ja, ich habe das gefunden, aber das machen wir dann später danach, nach dem Thema. Das kriegst du erst dran. Ey. Komm, nach Hannover gibt's Steintor, gibt's Stich. Komme ich mit Eddie Scurvy, meinem Homeboy, an und dann... Also das, was ich hier gerade eingeblendet habe, ist aber nicht von mir. Dazu müsste jetzt der Master mal ein paar Worte sagen. Sind Kinderehen jetzt auch in Deutschland? Ja, da geht's halt drum, dass mit den ganzen Migranten, die momentan nach Deutschland kommen, halt dieses Problem immer drängender wird, weil halt aus zum Beispiel aus Ländern wie Syrien oder so kommen halt Leute, die sind verheiratet, da ist der Mann dann nach unserem Recht Erwachsener, das Mädchen aber noch nach unserem Recht minderjährig. Oder Leute kommen mit mehreren Frauen. Oder ja, Polygamie. Es ist wohl auch so, dass seit in Syrien Bürgerkrieg ist, die Rate der Zwangsehen in den Flüchtlingslagern unter Kindern in die Höhe geschossen ist. Wahrscheinlich, keine Ahnung, um sich einen vielleicht um halt das Netzwerk zu vergrößern, ne, und in so einer Notzeit mehr Rückhalt zu haben. Ich verstehe es auch nicht ganz, warum das in so einer Zeit so hoch ist. Ja, also vielleicht geht ja der Krieg noch ein bisschen länger und man züchtet sich dann schon die nächste Generation Soldaten ran. Ja, die Frage ist halt, wie geht das deutsche Rechtssystem damit um? Ne, und das war ein Bericht, glaube ich, vom Bayern-Kurier, der ein paar Fälle geschildert hat. Und halt auch die Frage stellt, wie sieht es aus, wenn jetzt sowas erstmal erlaubt ist, was ist dann mit Deutschen, die sich dann auf gleiches Recht berufen? Ne? Und wie ist es, wenn ich dann nach, keine Ahnung, wo im Moment, früher wäre das Thailand gewesen oder so, fahre und mir da irgendwie ein junges Mädchen kaufe und das da heirate, muss mich der deutsche Zoll dann mit meinem 14-jährigen Gepäck durchlassen oder nicht? Ne? Also das ist im Endeffekt auch wieder genauso gesellschaftlicher Sprengstoff wie viele andere Regeln auch, die halt Einwanderer in ihren Ländern anders kennen als bei uns. So. Aber meine Meinung ist ganz harte Kante. Es kann nicht sein, dass irgendein Mumpitz aus einem anderen Land über unseren Regeln zum Thema Kindesmissbrauch steht. Geht so nicht. Besser Punkt. Keine Ahnung. Wie kommen dann die Leute aus jedem hierher und sagen, ja, ich bin zwar 42, aber meine 7-jährige Tochter, die will das absolut, dass wir verheiratet sind. Ja, klar. Also ich meine, das ist ein extremeres Beispiel wie, keine Ahnung, 28 mit 14 oder so, aber oder 15, 16, keine Ahnung. Ja, aber alles unter 16 halte ich für absoluten Wahnsinn. Und bei 16 bin ich auch schon kritisch. Aber das haben wir ja auch eingeführt, weil es halt Leute gab, die... Ich meine, bei mir eine Bekannte, die hat sich mit 18 war es, glaube ich, hat sie geheiratet. Und dann war sie, glaube ich, 7 Monate lang verheiratet und hat sie sich scheiden lassen. Also ich weiß nicht unbedingt, ob eine Ehe mit 16 so klug ist, generell als Gesetz. Und an dem Punkt ist es halt auch, glaube ich, scheißegal, was das Kind dazu sagt, ob das Kind das tatsächlich irgendwie will. Hm. Weil das Kind kann das noch gar nicht entscheiden nach unserer Rechtslage. Das ist überhaupt nicht... Und dann zu argumentieren, das sei dann irgendwie Erziehungsberechtigung, weiß ich nicht, weil das ist ja eine Entscheidung, die weit über die Zeit der Erziehungsberechtigung hinaus Bestand hat. Nee, ich glaube, das ist eine Erziehungsberechtigungsfrage. Wenn du dein Kind verheiratest, bist du nicht mehr erziehungsberechtigt. Stimmt, das auch. Also, dann einfach weg. Also, aber ja, gibt es ernsthaft Leute, die dafür eine Kampagne machen, dass das legalisiert wird? Ja, also da geht es halt um, in dem Artikel, ich muss mir hier gerade auch nochmal selber, mir ist vorhin der Browser abgestürzt, ich muss ihn mir selber nochmal aufrufen. Na, bist du nett? Bist du nett? Hat man das gehört? Ja. Ich habe das abgespielt, also nicht auf Handy oder so, sondern Kopfhörern. Na, bist du Matt? Bist du Matt? Ich habe das jemand bei Twitter geschickt. Dann hat sich das automatisch abgespielt. Wo war's denn? Muss mir endlich mal ein dediziertes Mikrofon holen, dann passiert sowas nicht mehr. So, da, jetzt habe ich den Artikel auch von der Nase. Jugendliches Paar aus Syrien. Zu der Spiegel-Online-Sache hat gerade einer einen guten Kommentar gemacht. So eine Nazi-Keule nützt sich bei Verwendung nun mal ab. Darum lasst sie besser im Schrank, bis ihr sie wirklich einmal braucht. Die kann man halt auch nicht schärfen, das ist das Problem. Nee, wenn die auch einmal fertig ist, dann ist die auch fertig. Und genauso ist es. Auf jeden Fall steht hier ein jugendliches Paar aus Syrien seit Dezember 2015 in Bayern. Cousin und Cousine. Die 15-jährige Syrin wurde von ihrem Mann getrennt, vormund wurde das Jugendamt und der Ehemann hat dagegen protestiert und jetzt folgte das Amtsgericht der Argumentation, dass die hiesigen gesetzlichen Regelungen für Minderjährige zu gelten hätten. Also es ist gut ausgegangen, okay. Aber die Frage ist halt, in der nächsten Instanz hat das Oberlandesgericht Bamberg wieder aufgehoben, die durften zusammenziehen. Davor hatte das Gericht von der deutschen Botschaft im Libanon recherchieren und bestätigen lassen, dass die beiden in Syrien rechtmäßig geheiratet hatten. Auch für eine Zwangsheirat sah das OLG keine Anzeichen. Fraglich bleibt jedoch, ob hier freiwillig vorlag oder nicht doch die familiäre Druck und jugendliche Unbekümmertheit das Einverständnis in diese Ehe beflügelt haben. Wegen der in Syrien rechtmäßigen Ehe könne das Jugendamt nicht den Aufenthaltsort der Frau und damit die Trennung von ihrem Mann bestimmen, urteilten jedenfalls die Bamberger Richter. Können ja gerne nach Syrien zurück. Also ich denke mal, das wird in die nächste Instanz gehen. Da wird es schon irgendwen geben, der da... Ja, aber also. Du kannst da kein fremdes Recht anerkennen. Sonst ist es doch so, dass dann die Leute hier leben, dann kurz wegfahren und zurückkommen und gut ist. Und ja, dann da irgendwelche Fake-Tatsachen schaffen und so eine Kacke. Es geht gar nicht. Also, vor allem, ich meine, nichts gegen die jordanische oder libanesische Bürokratie, aber sorry, das sind ja nicht Zustände wie bei uns. Wundert mich, dass die überhaupt irgendwie an Unterlagen gekommen sind. Nein, libanesische Bürokratie. haben die nicht irgendwie so mafiöse Strukturen, die mittlerweile den halben Staat ersetzen oder irgendwie so? Dachte ich, hatte da mal. Und ich meine, da verdienst du auch nochmal was, wenn du dann irgendwie für deinen Kumpel aus Deutschland schnell nochmal ein Dokument anfertigst. Ja, schon. Und du kannst ja so auch, keine Ahnung, einfach auch Steuern sparen, weißt du? Hm. Nee, aber was kommt als nächstes? Viel Ehre? Oder darf ich mir dann Sklaven bei ISIS bestellen aus dem Netz? Oder wie sieht das dann aus? ISIS tut mittlerweile im Internet auch Sklaven versteigern. Ja, habe ich schon gelesen. Deswegen nein, wie praktisch. Das ist doch Old News, das ist doch fast 2 Wochen alt, die Nachricht. Wow, gibt es eigentlich ISIS Eisfälle? Der ein echtes Leben hat, ey, wie kannst du nicht alles sofort wissen? Ja, echt mal, ey. Was versuchst du hier eigentlich? Hau ab! Aber was kostet denn da ein Mensch? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das Beispiel war 5.000 oder 8.000. Ja, das ist aber schon ziemlich viel. Also, in Indien kommst du mit 50 bis 500 Euro rum. Ja, wirklich. Also, ja, na gut, das ist aber auch, das Krasse, ne? Das ist kein Scheiß. Nee, aber ich glaube, wenn du von ISIS einen Sklaven kaufst, da ist auch ein ganz großer Teil von Caritas-Arbeit dabei, den du machst, weil du machst ja dann eine Spende an ISIS praktisch. Ah, okay, ja, das ist ja, dann sozusagen für die gute Sache, wo man dann sozusagen irgendwas kauft über Wert. Das ist wie dann im Humble-Bundle, weißt du? Genau. Genau so ist das. Ja, da musst du dran denken. Deswegen ich habe halt auch so eine 13-Jährige, die ich nicht benutze. Können wir die vielleicht tauschen gegen ihn? Ich weiß nicht, was das ist. Aber das ist so wie auch schon sowas, ne, wo ich dann fast einen Vogel kriege, dass wir uns denn hier zum Beispiel in New York, ne, wegen oh, Männer setzen sich breitbeinig in eine U-Bahn hin. Ne? Dass aus da doch über ein Drama gemacht wird. Und guck mal, in anderen Teilen der Welt, Alter, da werden kleine Mädchen verkauft. Ja, echt. Also, ich kann mich da noch wütender machen. Scheiße aufs Internet und diese ganze Hashtag-Scheiße. Ich muss kurz fassen, gar nichts. Platz ringe gerade, bin sofort wieder. Jungs, in Indien, in dem Bezirk, wo du kleine Mädchen 50 Euro kaufen kannst, die Bezirksleiterin für, da ist so ein Posten geschaffen worden für Frauen und Menschenrechte, damit sie das unter Kontrolle bekommen. Und ihre Argumentation war, ja, wir sehen ja, dass an amerikanischen Colleges die Frauen auch nicht so sicher sind. Also wenn hier jetzt dann welche verschwinden, das ist dann nicht ganz so schlimm. Also der Westen ist ja da nicht wesentlich besser. Super. Ich verstehe diese Argumentation. Weißt du, das ist jedes Mal selbe Scheiß irgendwie. Ja gut, bei uns gibt es dieses Problem, aber woanders gibt es das Problem auch. Super, damit hast du aber dein Problem nicht gelöst. Nein, du hast nur gezeigt, dass man 2 Probleme hat. Ja? Also ich mal, dieser Scheiß. Nee, aber von der Seite finde ich es gut, weil vielleicht, wenn jetzt über 10 Jahre in der dritten Welt alles nur schlechter wird, weil der Kongo sagt, oh, müssen wir wirklich was gegen die Vergewaltigung tun? Ich meine, an den amerikanischen Colleges ist die genauso schlimm wie bei uns, die Vergewaltigungsrate. Und wenn dann 10 Jahre, es wird nur schlimmer und schlimmer, vielleicht ändern sie dann mal die scheiß Message hier im Westen. Am Arsch machen die das nie im Leben. Ja, nie. Ja. Aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass gefälschte Statistiken von Feministinnen aus dem Westen in Ländern, wo die Situation richtig schlecht ist, als Rechtfertigung dafür genommen werden, dort die Frauenrechte nicht auszubauen. Wo Vergewaltigung normal ist, Verstümmelung und all der Kack, wo sowas normal und an der Tagesordnung ist, die Rechtfertigung, dass die Zustände so schlecht sein dürfen, sind gefälschte, hysterische Statistiken von unseren Feministinnen hier im Westen. Well played, Feminists. Ja. Habt ihr dazu einen Link? Das würde ich gerne der Christy Winters schicken. Ja, ich such's dir raus. Aber es ist halt wirklich. Aber es erinnert mich so ein bisschen auch an diese Reaktion von der Türkei auf diese Armenien-Resolution. So dieses, da haben sie ja auch gleich die Hitlerbärte und die Nazi-Uniformen ausgepackt und so. Ne? Dieses so, ja, wir sind beleidigt, aber ihr seid Völkermörder, ihr bösen Nazi-Deutschen, wir haben es immer gewusst. Ja. So dieses. Das sind so eine Hurensöhne, ganz ehrlich, jeder von diesen Spasten, Alter. Das Doofe ist halt, dass wir uns seit längerem dazu bekennen und sagen, es tut dieser Generation absolut leid, was ihre Urgroßväter getan haben oder ihre Großväter. Und in der Türkei sieht es ein bisschen anders aus. Wir müssen uns ja heute noch dafür schämen, wie die Türkei wieder gezeigt hat. Ja, ich fand ja den NTV-Artikel der sehr schön mit dem Zitat, zugleich geht er auch hart mit Angela Merkel ins Gericht, also Erdogan jetzt. Die Kanzlerin habe ihm versprochen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Annahme der Resolution zu verhindern, sagte er. Er verstehe nicht, warum die CDU-Vorsitzende es nicht geschafft habe, ihre eigene Partei dazu zu bringen, gegen die Resolution zu stimmen. Zitat, nun frage ich mich, wie werden deutsche Spitzenpolitiker nach einer solchen Entscheidung mir und unserem Premier persönlich gegenübertreten können? Oh, war wahrscheinlich doch nicht Erdogan, sondern einer seiner Sprecher. Aber das ist so, was gehen da für Deals ab? Was? Ja, vielleicht wird auch einfach immer von unserer Regierungsseite immer versucht, die Türkei so ein bisschen ruhig zu stellen, sozusagen jetzt und dann. Nee, das ist eine typische Das ist eine typische Angie. Ich werde alles dafür tun, dass es so ist, damit hinterher keiner sagen kann, ich wäre dafür gewesen, Erdo. Weißt du? Ich gehe nicht mal zu der Abstimmung, Erdo. Ich bin dein Kumpel, die anderen bösen Leute, weißt du, da in Berlin und so. Nee, aber das versteht der Erdo leider nicht, ne? Weil der hat ja seine Leute ein bisschen gleichgeschalteter. Ja, der versteht's halt nicht, weil er selber den Balken im Auge hat. Gab's da diese schöne Karikatur, oder nee, was doch eine Karikatur, wo sie am Telefon ist, die Angela, und sagt, was, Erdo? Was? Ja, tut mir auch leid. Was sagst du? Immunität aufheben und alle einsperren? Ja, okay, wird gemacht. Aber das wirft für mich eine interessante Frage auf. Können wir einfach irgendwie mit dem Iran anfangen und dann mit der Türkei einen Deal machen, dass wir da Tit for Tat tauschen praktisch? Also wir sagen wieder, okay, der armenische Genozid ist nicht passiert. Und dann sagen wir aber beide gleichzeitig, und der Iran macht da bestimmt auch mit, dass der Holocaust nicht passiert ist. Weil anscheinend auf der Ebene läuft das ja mit der Merkel. Ich meine, der Witz ist doch, eine richtige Reaktion von den Türken, also vom türkischen Parlament, wäre einfach den Völkermord von den Herero und den Nama anzuerkennen. Den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts in der deutschen Kolonie in Namibia. Erkennen wir den nicht an? Bisher noch nicht vollständig. Also, okay. Wir tun uns da immer noch schwer. Das wäre eine Reaktion gewesen, die, wie nennt man das, zivilisierte Menschen machen würden. Und nicht Uga Uga, mein Stolz, ich großer türkischer Otmane, irgendwas. Ja, gut, zivilisierte Menschen, das klingt schon eher nach selber doof, so ein bisschen. Ja, aber auch dieser Spruch, den jetzt Solanum rausgelassen hat, der eigentlich mein liebster Spruch aus dem ganzen Ding war, nämlich, dieser Beschluss des deutschen Parlaments ist nichts wert. Was fährt in einem Politiker? Den Parlament rausgelassen. Nicht ich. Ah, okay. nee, aber ich meine, was ich halt mit dem zivilisiert meine, ist, dass du nach einer gewissen Zeit vielleicht auch über die Sachen nachdenken können solltest, was dein Regime mal gemacht hat. Also sowas wie ein Völkermord, und wenn es auch schon so weit zurückliegt, dass halt es auch keine Leute mehr aus der Zeit gibt, die lebendig sind, die noch leben, dass sowas anzuerkennen. Der armenische ist ja wirklich 100 Jahre her. Der armenische ist ja wirklich 100 Jahre her, glaube ich. Ja, und also ich finde halt, sowas hat was mit Zivilisiertsein zu tun, dass man dazu stehen kann, was an Volk oder eine Nation auch verbrochen hat. Also ich finde das zivilisiert. Ja, nicht mal die Türken, das ist ja nicht der Staat, der das verbrochen hat. Sie sind nur der Rechtsnachfolger dieses Staates. Ja? Also da gäbe es eine ganz einfache Möglichkeit zur Distanzierung zu sagen, wir sind nicht mehr dieses Land, wir erkennen das an. Ja, aber der Erdogan ist ja jetzt so eine Art Sonnengott da, so langsam. Ja, natürlich. Deswegen macht natürlich die Türkei nichts falsch. Da wären wir wieder bei zivilisiert halt. Wir können unterscheiden zwischen Drittes Reich und Bundesrepublik, aber Erdogan kann das offensichtlich nicht. Aber da sind sie auch wieder bei der typischen Holocaust-Leugner, bei dem typischen Holocaust-Leugner-Verhalten bei den Türken jetzt. Mit, der armenische Genozid, der ist nicht passiert. außerdem scheiß auf die Armenier und selbst wenn der passiert wäre, dann hätten die es verdient und das war eigentlich, also das war gar nicht so schlimm eigentlich. Ja, schon. Und das Friedens-Trademark pending. Ich weiß nicht, war das türkisch damals? Sorry, war das islamisch damals? Keine Ahnung, wurden aber halt, waren das nicht gezielt, dass Christen abgeschlachtet worden sind? Das Osmanische Reich war schon auf jeden Fall islamisch. Hm? Ich glaube, das war aber eine ethnische Sache. Ja. Die wurden ja auch von Kurden platt gemacht damals. So, die Kurden selbst sind ja nicht so gut angesehen. Okay. Aber na gut, das würde eher dafür sprechen, dass es eine religiöse Sache war. Kann man sich schon vorstellen, dass es aber heute bei dem, dass die das immer noch nicht so haben wollen, dass das damit zu tun haben kann. Ja, das war so. Nee, das muss man an Nitas und Kisium fragen. Ja. Aber das war doch vor Atatürk, ne? Ich wollte es gerade sagen. Ja. Das herrscht Tankian von allerdings System of a Down. Was ist mit dem? Der ist auch Armenier. Und? Der hat auch schon Musik darüber gemacht. Und? Der Mann ist cool. Ich habe den Punkt gerade, dass wir. Und? Ja, und? Wenn ich Armenier. Warum ist das so? Sardisien. Ich will den nicht als Nachbarn haben. Red mal weiter, Markus. Erzähl. Churchy wird den Surgery gerne schön Musik machen und so. Ja, eben. Ich merke schon, der Caps Lock Chris zieht dann bald irgendwo ein, wirft alle raus und kauft die Häuser drumherum auf. Das Lustige ist, wenn Leute hier dann bei mir ankommen würden, ne, wenn ich so, ne, sag jetzt hier dieser, wie hieß der Politiker nochmal von der AfD, der das gesagt hat? Gauland, genau, ne? Gauleiter. Weißt du, wenn Leute mich dann so Nazi und so nennen, weil ich sage, der Typ hat recht, ne, dann denke ich mir, Jungs, Alter, ich habe einen Flüchtling hier mit im Haus. Absolut kein Problem. Hast du den von ISIS gekauft? Ich habe einen Flüchtling hier alleine. Ja. Nee, die haben halt hier die leere Wohnung, die halt noch ist, ne, an so einem Flüchtling abgegeben, weil die halt echt hier Platzmangel in Gelsenkirchen und so haben deswegen. Aber denkst du, das juckt hier irgendwem im Haus? Das Einzige, was halt am Anfang ein bisschen Probleme gab, weil da halt andauernd Leute rein und raus kamen, ne, also ganz viele Leute, und die Türen andauernd geknallt worden sind. Da gab es halt kurz einmal Stress und jetzt ist gut. Ja, das ist ja niedlich, so typisch deutsch, weißt du. Nee, also nicht so laut mit den Türen knallen! Die Armenier waren eine christliche Minderheit. Also, die hatten so einen Status, wie es halt den Minderheiten zusteht im Islam. Die waren so geduldete Menschen zweiter Klasse. Das war vor Atatürk, also vor der Entreligiosität, wie auch immer. Säkularisierung. Das Ding mit den Armeniern war im ersten Weltkrieg war es halt so eine Dolchstoßlegende, dass die Armenier irgendwie die glorreichen Osmanen in den Rücken gefallen sind, durch was auch immer, und dass deswegen der Krieg verloren worden ist und dass sich deswegen das Osmanische Reich aufgelöst hat. Also, und angegeben wird dann immer halt, dass sie von allen Seiten angegriffen worden sind und dass das dann irgendwie so nebenbei passiert ist. Aber die gleiche Erklärung lasse ich ja mit 1933 bis 1945 auch nicht gelten. Also, keine Ahnung, warum sollte ich mir das von Osmanen anhören lassen? Das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass es da auch durchaus eine deutsche Mitschuld gab, oder Mitwisserei, könntest du sagen, und das wurde halt nicht mit verabschiedet. Und das könnte die Türkei auch verabschieden. Also, die haben genügend Sachen, wo sie sich auf hohem Niveau dagegen wehren könnten. Also, uns auch ein bisschen was vorn Latz zu geben, wenn es ihnen wirklich so arg um die Ehre geht. Also, keine Ahnung. Ja, weiß man ja nicht, wo das ist. What? Am Ende geht es jedem nur um sich selbst. Kann einer sagen, was er will. Ja. Ich frage mich wirklich, was da psychologisch dahinter steht, hinter dieser Holocaust-Leugnerei und hinter sowas. Also hinter dem, was ich halt beschrieben habe, mit diesem... das ist nicht passiert aber in Wirklichkeit war es auch gar nicht so schlimm, wie es gesagt wird. Das ist falscher Stolz. Das haben ja so Leute aus den Bereichen ganz viel, dass sie so ein Ehrengefühl, so ein Stolzgefühl haben, was total ungesund ist. Das merkst du auch allein daran, wie so ein Zähler, so ein Mungschuh halt einen Haufen Todesdrogen, alles Mögliche kriegt, weil er den Erdogan ein bisschen kritisiert hat, weißt du? Mhm. Und den Anhängern. Ja, das ist ja auch wie mit dem Iman aus den USA, der immer erzählt hat, dass 9/11 eine komplette Verschwörungstheorie war und dass irgendwie das CIA war und Hologramme ins World Trade Center geflogen worden sind, um dann später ISIS beizutreten. oder war es ISIS oder Al-Qaida, keine Ahnung. Doch, ich glaube, es war sogar ISIS. Nee, es war Al-Qaida, glaube ich. Bin mir aber auch unsicher. Und da siehst du halt dieses Ding, dass du hast deine Favorite Ideology, das Ding, was du glaubst, was jetzt die richtige Interpretation der Welt ist, und dann siehst du sozusagen was Schlechtes dran und du tust es so lange leugnen, bis du dann irgendwann selber wirklich Teil der Ideologie bist und den Hass auch gefressen hast und dann wirklich auf derselben Schiene bist. Und dann ist es dann doch wieder wahr. Dann bist du nach einer Weile wieder in der Lage, das zu sehen. Aber du tust dir sozusagen das Ausreden, dass es einen schlechten Teil davon gibt. So wie, keine Ahnung, wenn dein Partner dich schlägt, du dir sagst, nee, meinst ja nur gut. Also so irgendwie. Battle Ideology. Also ich sag mal so, es gab ja bereits auf der westlichen Seite genug Verschwörungstheorien zu 9/11 und die gibt es bis heute noch, ja. Und du kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass es halt eben bei Al-Qaida auch die haarsträubendsten Theorien über den Westen gibt und gerade über Amerika, ja. Also von daher glaube ich eher, dass da eher Blödsinn mit Blödsinn vermischt wird und dann halt, ja, diese Idioten sich gefunden haben, weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, die haben ja auch endlos Verschwörungstheorien mit den Juden und das irgendwie, was hatte der Gazat in einem seiner letzten Interviews? Es hätte irgendwie in einem der islamischen Länder am Mittelmeer mehr Haiangriffe gegeben als sonst und dann wäre sofort, ja, was ist, weil die Juden die Haie hier runterschicken aus Israel? die schicken. Ja, ausgebildete Haie. Sie schicken die Haie. Sie schicken die Haie. Ja. Das ist doch mal, ey. Also ich muss ehrlich sagen, Witz, Juden können so. Ja. das harte Ding ist ja auch, in dem Antisemitismus glauben die das. Ja, klar. Und das sind nicht nur wenige, das sind viele. Das ist ja auch so ein richtiger Hass zwischen Muslimen und Juden. Das ist halt ja, genau. Ein größter Teil zwischen Muslimen auf die Juden. das Lustige ist noch, also Hitler selber hat mal gesagt, dass wenn es die Juden nicht geben würde, dass man sie erfinden müsste. Weil es perfekt ist, um die Leute sozusagen zu vereinen hinter dem Hass gegen eine Gruppe. Also ich meine, wenn bei dir Haie ins Land kommt, dann hast du einfach bis so ein Land, was vom Tourismus abhängig ist. Und dann ist die einfachste Erklärung, dass dein Land arm ist und deine Wirtschaft kacke ist, wenn dann ein bisschen Tourismus noch wegen Haien wegbricht. Das sind böse Juden. Das sind nicht wir, die nicht mehr hinbekommen, wie nur ein bisschen Tourismus hinzubekommen. Nee, das müssen die Juden sein. Die schicken uns Haie runter, auf jeden Fall. Das ist halt einfach Ablenken von eigenen Problemen. Also, würde ich behaupten. Oh Mann, ey. Ja, was diese Theorien angeht, also da nehmen sich die Nationalsozialisten und die strenggläubigen Muslime, naja, sagen wir mal lieber eher die Extremisten, nicht viel, ja. Ja. Ja, das hatte doch in Kraut in seinem Gastvideo bei Sargon, hat er das doch Aufnahmen aus Deutschland, wo halt Muslime da stehen und den Hitlergruß machen und Heil Hitler rufen. Man darf auch bei der ganzen Armenier-Diskussion nicht vergessen, was das Osmanische Reich im Anschluss daran gemacht hat. Sie sind nämlich danach hingegangen und haben gesagt, jetzt haben wir zwar die Armenier weg, aber diese ganzen christlichen Griechen in Kleinasien, das sind Verbündete von unseren Feinden im Ersten Weltkrieg. Und dann hat man da das Gleiche, nämlich im Endeffekt in kleinerem Stil nochmal gemacht und hat Hunderttausende griechischstämmiger Türken verschwinden oder gleich umbringen lassen. Wie viele waren das denn eigentlich beim armenischen Völkermord? Die Zahlen gehen von 300.000 bis 1,5 Millionen. Boah, Alter. Ein Kumpel von mir ist Türke, der hat gesagt 12.000. Ja, genau. Also Gustav Stresemann hat nach einem Gespräch mit dem türkischen Staatsoberhaupt notiert, es sei Armenier-Verminderung 1 bis 1,5 Millionen. Also das scheint auch die Lesart der Türkei, des Osmanischen Reiches damals gewesen zu sein. Ja. Bei den Griechen waren es nur ein paar hunderttausend. Also es war... Müssen wir noch ein paar Jahre warten. Finde ich aber lustig, dass solche Regimes da das alles immer ordentlich machen, ne? Und Buchhaltung führen. Ja, und dass auch die moderne Türkei wirklich hingeht und sagt, ja, also diese Griechen, die waren ja, wir mussten die erschießen, weil die hätten sich sonst mit unseren Feinden verbündet. So, ja, das ist wie die Kommunisten, die halt sagen, ja, war ja nicht so schlimm unter dem Kommunismus, da mussten ein paar Reaktionäre ausgeräumt werden, aber ansonsten... Ja, die paar Gulags, das wirst du. Die Gulags, die gerne Leute wieder mit ihren Listen vorbereiten würden. Mit Listen von Menschen, die gegen Gender und was weiß ich vorgehen. Hatten wir die Böll-Stiftung eigentlich in der Zwischenzeit? Nee, eigentlich nicht. Ach, du ich hattest. Ich weiß nicht, was da aufklappen soll, aber ich habe gerade dieses Jahr offen mit der. Mit der. Sindels. Ja, die Dame. Ja, die Dame kennen wir ja schon etwas länger. Caroline Sindels, das ist ja diese. Dame, die Gamergate-mäßig versucht hat, bekannt zu werden mit der Story, dass Gamergate ihre Mutter geswattet hat und das jedem erzählt hat, der nicht irgendwie schnell genug weggerannt ist. Und wieso wollte Gamergate die Mutter swatten? Weil es eine Frau war, nehme ich an. Gamergate macht doch eigentlich nur Sachen gegen Frauen. Also, ja, aber auf jeden Fall die. War damals in meiner Jugend ja so ein Typ, der den Leuten immer genau das gegeben hat, was die von mir behauptet haben, ne? Ich bin, können leider froh sein, dass ich nicht mehr so bin. Wenn einer vor mir steht, oh, ihr Leute, ihr hasst doch nur Frauen, ne? Dann würde ich dir sofort in die Fresse geben. Ja, siehst du, ich hasse Frauen! Ja, aber die war ja letztens, hatten wir sie auch nochmal im Zusammenhang mit der deutschen Presse, wo sie dann auch nochmal irgendwie hochgejubelt wurde zu einem Kämpfer gegen Harassment und. Ja, ja, die haben sie ja da auf der South by South West interviewt, wo diese genau. Dame vom Bayerischen Rundfunk sich ja nur die Mühe gemacht hat, da runterzufahren, um dann zu dem einen Panel zu gehen und dann zu sagen, das andere Panel wäre ja von Harassment veranstaltet und so. Genau. Also die bietet jetzt einen Workshop an, wie man den Hate Speech in Social Media Fandoms, ja, zum Beispiel auch, ja, Einhalt gebieten kann, und für diese 3 Stunden Workshop will sie mit Gebühren auch nur $80 von euch. Also sie scheint auch inzwischen eine Marktnische gefunden zu haben. Wenn da jemand hingeht, ich weiß ja nicht. Ein 3-stündiger Workshop. Covering the community. Also, ja genau, das ist dieser tolle Artikel. Could this be a legit fix for the menace of online harassment? Wie schaffen es Leute zum Beispiel auch im Fandoms immer ein Hate Speech zu gelangen? Vielleicht ist das, weil ihr einfach nur dumme Fotzen seid, die ganze Zeit nur Scheiße labern und somit Hass an Worten triggert? Wir zeigen an der Stelle lieber das JPEG, wie Anita Sarkeesian Dreck über die Mauer schaufelt, glaube ich. Ja, oder da stehen Stapel am Videospielen, zeigt ihn sich vor. Diesen Riesenstapel an Xbox-Spielen und so zeigt, sich da so hinhockt, aber dann trotzdem irgendwie von YouTube sich viele Szenen klauen. Ja. Other so ein nicht eingeschaltetes Xbox-Pad. Die hat sich doch auch in ihr Steam seit Jahren nicht eingeloggt. Also seit Jahren. Ja, diese Hasssprache macht mich stutzig. Other aggressive anti-feminist, anti-liberal, bottom-feeding mouth-breathers. Ey, wenn ich diese ganzen Buzzwords schon immer höre, denke ich, Alter, ihr Geisteskranken, ruft euch endlich Hilfe. Das könnte von Lee Alexander sein. Ja. Also, ja, das war von mir eigentlich, das habe ich nur ins Forum geworfen, weil halt Frost Hinders wieder mal aufgetaucht ist und weil ich diesen Preis so hilarious fand. Warum soll ich $80... Warum sollen mehrere Leute $80 ausgeben, um der Frau zuzuhören? Wie sie dann erklärt, dass alles ganz schlimm ist. Ja, aber sie sonst mal. Weil das. Wie hat man, guck mal, das seht ihr doch in allen möglichen Industrien, in der Gesundheitsindustrie und alles. Wie kriegst du Geld von Leuten, indem du ihnen Angst machst? Ja. Genau das Gleiche machen diese Fotzen gerade. Und der Witz ist, wenn diese ganze total übertriebene Berichterstattung über Gamergate tatsächlich wahr wäre. Würdest du das ethisch hinbekommen, den Leuten zu erklären, was du machen kannst, wenn du ein Opfer wirst und dafür scheiß $80 verlangen? Also, wenn das tatsächlich wahr ist, wie furchtbar Gamergate ist, wie sie es immer beschreiben als Boogeyman, wenn es wirklich so stimmen würde, wer würde denn dafür Geld verlangen, den Leuten beizubringen, wie sie sich wehren können? Das Bizarre ist, das Lustige, da hatte ich mal mit einer Therapeutin von mir darüber geredet, dass ich hatte ja mal so geplant, so von wegen, oh, wenn es mir irgendwann wieder gut geht, ich mich dazu imstande fühle, dass ich auch an Schulen und zum Beispiel spreche, ne, und Jugendlichen hier ein bisschen das erzähle, wie sie mit dem Internet umzugehen und so haben, wegen Cybermobbing und so halt, ne. Denkt sich bei mir, lustig, du machst doch selbst immer so deine Sprüche und so im Internet. Na, ich sag ja auch nicht von wegen, man soll es nicht machen. Ich will den Kindern eher zeigen, na, wie man damit umgeht, wenn es einen trifft. Weil das ziemlich einfach ist, wenn man es richtig macht. Aber ich würde da nicht hingehen und sagen, ja, ihr seid jetzt Opfer, gib mal bitte 100 Euro alle. Nein, ich mach das dann ehrenamtlich und kostenlos. Hallo, ich will den Leuten helfen, du Fotze. Steht da und sagt so, how is cyberbullying even real, nigger? Just close your eyes, nigger. Das ist als erstes die erste Folie für den Vortrag. Da gibt es auch ganz einfache Regeln. So, vorwiegend stichel halt die Leute, die dich harassen, nicht weiter an. Ne? Einfach still blocken. Wenn sie wieder kommen, einfach still weiter blocken. Wenn es zu viel wird, dann gehst du halt offline eine Weile. Weißt du, es ist das Internet. Vor allem schreibt die nicht direkt an, gibt dir nicht Aufmerksamkeit. Ja, also das ist das Erste, was die Leute lernen müssen. Und als Beispiel kannst du eigentlich dann immer Rainer Winkler aka Drachenlord nehmen, wie man es nur falsch machen kann. In jedem Video hate er. Ja, aber den liebst du ja auch. Ja, natürlich. Aber das ist ja auch das Ding. So, bei dem kannst du halt drauf, weil er gibt einem ja auch das Futter zurück. Irgendwie wäre die Schlagzeile schon lustig. Gamergator lehrt Schulkinder über Cybermobbing. So zweite Generation von Internetterroristen. Also, wenn ich euch eine Todesdrohung schicke, was macht ihr dann? Das Ding ist, wie ich da mit meiner Therapeutin darüber gesprochen habe, ist, weil da hat sich wieder irgendwie Mädchen irgendwie wiegen, weil sie bei Twitter oder irgendwo böse Wörter gekriegt hat, sich umgebracht. Dann denke ich mir, das liegt einfach daran, weil diese Kinder nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben, wenn sie im Internet halt harassed werden. Für die gilt da halt eine echte Welt zusammen. Du musst den Kindern halt auch schon im Schulalter erklären, dass das Internet ein so wichtiger Ort ist. Du kannst dein PC ausmachen und dann ist das weg. Das Ding ist, du hast so recht, weißt du, weil durch diese ganzen großen Firmen wird ja halt suggeriert, das Internet ist ein toller magischer Platz, wo du halt eben Leute kennenlernen kannst. Aber es wird nie über die Nachteile gesprochen, dass halt eben diese Leute auch ganz schön große Arschlöcher sein können. Ja? Vor allem, dass das Internet halt kein lieber Platz ist, dass du da vorsichtig sein musst. Wir sagen ja auch immer, man soll vorsichtig sein mit, dass man nicht auf falsche Links klickt und sich ein Virus fängt oder so. Wieso sagen wir auch nicht einfach, man soll auch vorsichtig sein in Social Netzwerken? Dass man nicht der falschen Person antwortet, genau. Es sind öffentliche Räume und ich gehe ja auch nicht außen rum, stelle mich zum Beispiel zwischen ein paar Glatzen, Alter, und sag dann da einfach wegen wie scheiße Nazis sind. Dann kriege ich auch auf die Fresse. Aber ich stehe vor der Schwänze nutzen. Was? Was? Gut. Aber ich finde das gerade mit denen, die sich umbringen, die Jugendlichen wegen Mobbing auf Social Media, das finde ich auch so. Da wird auch immer gesagt, oh ja, das ist wegen Cyber Harassment. Aber es ist halt, die sich umbringen, das ist auch ganz so oft so, dass das Harassment dann von Leuten kommt, die sie im echten Leben kennen. Und dass es deswegen halt nochmal wesentlich schlimmer ist und die halt tiefer trifft. Ich glaube, es gibt niemanden, der sich umgebracht hat, weil ihn jemand... Also es kann sein, dass Leute über die Kante gestoßen worden sind, aber Leute, die nur völlig unbeleckt ins Internet gegangen sind und sich danach umgebracht haben, die gibt es nicht. Punkt. Ja, Tod kommt schon nah ran. What the fuck? Schön bleich. Ich blende mich gerade mal ein, wie heißt der, Don Alfonso hat gerade was Schönes. Ja, das wollte ich auch gerade schon. Der hat ja gerade retweetet von einem Spiegel Online-Korrespondenten aus Österreich. Ich zitiere mal, also der Tweet von diesem Hasnain Kazim heißt der. AfD-Vize Gauland sagt, Zitat, heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Zitat Ende. Meine Antwort, gewöhn dich dran, Alter. Und wie edgy, Alter. Willst du dafür jetzt einen Keks haben oder was? Don Alfonso bedankt sich halt im Retweet für die Wahlkampfhilfe für die AfD, weil nichts anderes ist dieser Tweet. Der wird morgen wieder einem Haufen Dummbatzen vorgesetzt, die sehen das und sagen, okay, jetzt wähle ich dann doch diese Idioten, die nichts anderes haben als das Ausländerthema. Das ist übrigens einer von den Journalisten, die nicht mehr in die Türkei einreisen dürfen. Weil sie da zu kritisch gewesen sind. Ach ja. Interessant. Aha. Dann machen wir hier gleich weiter mit dem Terz, wa? Ach, wer ist doch beim Erdogan geblieben? Leck mich. Schreib doch nicht sowas. Da muss ich ja erstmal lachen. Okay. Ja, sorry. Achso, nicht, was war das? Warum lacht ihr hier? Politisch unkorrekten Humor. Ich würde mich auch einmal gerne dafür nicht entschuldigen, dass ich heute so viele böse und auch sexistische Wörter benutzt habe. Weißt du, wenn ihr das so böse findet, dass ich hier Fotze, Nutte, Schwuchtel, Arschficker, fick dich in dein scheiß verficktes Arschloch, Fotze, Mistgabel sage, warum guckt ihr euch denn Tarantino-Filme an? Fickt euch. Ach, Robert, du bist doch heute ganz sanft. Die wirklich triggernden Worte sind doch Gutmenschen, AfD-Wähler, Kneipen-Nazi, solche Sachen. Salon-Marxist. Das Ding hier von der Heinrich Böll. Das ist ja auch immer, wenn Leute mir immer sagen, oh, du bist so ein schlechter Mensch, dann denke ich mir, stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da wirklich nicht drüber geredet haben, aber kann sein, weil es ist auf jeden Fall ein bekannter Name ist auf jeden Fall dabei, nämlich Jasna Strick. Das ist ja die Dame, die besser bekannt ist als Tugendfurie. Ja, genau. Strick, ne, passt schon, ne? Mach's doch. Nimm mir doch einen Jasna Strick. Ist hier noch so jemand von der Amadeo Antonio Stiftung damit dabei und ich meine mich zu erinnern, dass in anderen. Los, es ist im Namen, lösch dich, tu es. Ja, das ist jetzt hier also Gegnerin in Aufklärung. Informationen, Analysen zu Antifeminismus von der Heinrich-Böll-Stiftung. Was war das? Von ach, die. Ja, das ist diese. Wir hatten auch das PDF in dem Thread, glaube ich, irgendwo da. Das war ein bisschen aufschlussreicher. Das war ein PDF mit den Punkten dieser Tagen. Und hier, das ist ein Artikel im Endeffekt über die Tagen. Der ist wahrscheinlich am interessantesten, ihn sich mal anzugucken. Also hier allein schon hier diese Schlagzeile, Henning van Dagen setzt Antifeminismus mit Antisemitismus gleich. Also da scheinen ein Haufen verrückte Leute gewesen zu sein auf der Tagung. Okay. Ich hatte also noch ein anderes Zitat, das kommt glaube ich da auch irgendwo, dass die Männerrechtsbewegung zum Ziel hat, der Buchtitel eines Redners, dass die Männerrechtsbewegung zum Ziel hat, den Feminismus zu vernichten. Also, völlig. Auf jeden Fall, dieses Anders Breivik-Ding, das kenne ich auch schon von der Tugendfurie. Die hat er damals in ihrem komischen Vortrag bei der Open Mind, da hat man in den allerersten GamerGate-Streams damals drüber berichtet. War das die Dicke da? Die Tugendfurie? Die Dicke, ja, genau. Und Mastschwein. Eine von den vielen falschen Dingen, die sie da behauptet, dass es das Anders Breivik irgendwie ein Männerrechtler gewesen wäre. Und das ist so widerlich, ey. Das ist so widerlich, Alter. Hinterher, ne, in diesem Pamphlet von der Amadeo Antonio Stiftung durfte sie sich dann als Opfer dahinstellen und das war ja dann auch so, dass sie meinte, so, ich habe einen Vortrag bei der Open Mind gehalten und da so einen Shitstorm losgebracht, ja, weil sie ja da auch versucht hat, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen mit dem meisten Bullshit, den einer reden kann in 45 Minuten. Also das war wirklich. Die Faktendichte war so lose. Also, aber wie gesagt, denn allein so Aussagen wie von wegen ja Anders Breivik war Männerrechtler nur damit seiner scheiß Ideologie zum Nutzen sein kann. Das ist so pervers. Das ist genauso wie diese Pisser, die dann gemeint haben, weil bei der UCLA sich da einer umgebracht hat und einen umgebracht hat, sozusagen, wo dann ja auch nächsten Tag gleich gesagt wurde, oh, das war bestimmt bei Milo gerade da war. Wie pervers muss man im Gehirn sein? Und du hältst dich für einen besseren Menschen, ey. Das ist was er meint. Was? Ich meine, mit Breivik ist das halt auch eine harte Sache, weil der Breivik, der wurde früh sexualisiert und seine Mutter war psychisch krank und sein Vater hat ja jahrelang darum gekämpft, dass er Sorgerecht bekommt. Und obwohl sie ihren Sohn misshandelt hat und immer schlecht behandelt hat und dauernd das Jugendamt da war, war das so irgendwie die Schippe so, Männer können ja keine Kinder erziehen und nichts und wir lassen das Kind lieber bei der Mutter. So ist Andreas Breivik entstanden, weil man zu viel Rücksicht auf Frauen genommen hat, auf die Mutter. Könnt ihr stolz sein. Feminismus. For the win. Nee, aber ist immer halt da wo, ne? Also immer, bei dem könnte Feminismus als Auslöser mitgewirkt haben. Nee, dann drehen wir es um, der ist jetzt Männerrechtler. Ja, wortwörtlich. Also wenn der Zuspruch für Sorgerecht etwas fairer wäre, dann hätte es möglich sein können, dass so jemand wie Breivik nicht existiert. Also dieses, nicht eine ganze Kinder weggeballert hat. Über dieses Bundesforum Männer, von dem wir geredet haben, haben wir auch schon mal gesprochen. Das waren die, die auch diese Nein heißt Nein-Nummer da irgendwie unbedingt haben wollten und die quasi auch nur aus irgendwelchen Kirchenfunktionären und Leuten von den Grünen bestehen. Ebenfalls staatlich finanziert und durch feministisch. Was soll das dann an einem Bundesforum Männer durch und durch feministisch? Okay. Ja. Und die Rolle der Männerväter soll politisch gestärkt werden. Das läuft bei denen ja auch wieder hinaus auf das, was so ein Familienministerium dann da irgendwie sagen kann zum Vatertag. So nach dem Motto, ja, wir sind ja auch der Meinung, dass Väter da irgendwie wieder mehr machen sollten und mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen sollen und sowas. Darauf läuft das dann wieder hinaus. Sie sollen das Recht kriegen, ihre Börsen noch weiter aufzumachen wahrscheinlich. Ja. Turmfurie braucht wieder einfach mal ein Kilo Eis. Das wollte nicht machen. Ich brauche immer ein Kilo oder ein Liter. Hier, das ist hier, da war gerade, bist du dran vorbeigescrollt, da war die Männerrechtsbewegung als wenn du ein Stück runter gehst, hier die Veröffentlichung, da Männerrechtsbewegung, Vernichtungsbewegung gegen den Feminismus. Das finde ich eigentlich immer noch das Beste. Was ist dann Feminismus? Muss Chris mal auch reden, man sieht es leider nicht. Er muss ja auch reden, damit es eingeblendet wird. Okay. Hallo. Jetzt war es so für eine Sekunde, da können die Zuschauer ja pausieren. Fantastisch, genau. Ja, da steht hier auf jeden Fall Vernichtungsbewegung gegen den Feminismus. Aber das ist jetzt hier irgendein von den Büchern, die der Typ irgendwie geschrieben hat, ob er das da jetzt irgendwie draus vorgetragen hat. Ja, aber ich finde allein schon dieser Titel, das ist... Wir brauchen das totale Internet. Ja, das Gefühl habe ich langsam auch. Das werden die Männerrechtler den Feminismus besiegen. Ich frage mich, wo das anfängt bei so Leuten, weil ganz ehrlich, von den Leuten, die sich selbst als Männerrechtler bezeichnen, habe ich noch nie jemanden erlebt, der irgendwie jetzt sagt, oh ja, hier, die Frauen gehören zurück in die Küche und was weiß ich. Das sind dann irgendwelche, eher so Leute, die Rouge V folgen oder sowas. Monarchist. Monarch, wie kommst du denn jetzt da drauf? So, Bekloppte. Sag ruhig, wie Bekloppte. Es gibt ja so eine ganz kleine Gruppe, die ja zur Monarchie zurück möchte. Und auch so Hedonismus-Kram wie Rouge Wee. Aber das ist halt wirklich so fringe, dass einfach nur schon dorthin gucken und sich drüber unterhalten, das Ding größer macht, wie es eigentlich ist. Also. Ja, die schreiben ja halt eben auch, dass da alles durcheinander gewürfelt wurde. Halt dieser Verein Mandat, der ja eher zur Sozialdemokratie gehört. Und dieses Forum. WGVDL, ich vergesse mal wieder, wofür das steht. Ich glaube, wer braucht Gleichberechtigung, irgend sowas. Und dann Wikimania, Birgit Kelle, Beatrice von Storch. Und das klingt halt auch alles sehr nach dem, was ich da letztes Jahr im Bundestag erlebt habe, wo halt eben auch irgendwie die ganze Zeit gemeint wurde, oh, Birgit Kelle, dies, das, jenes. Und dann irgendwelche Einspieler gezeigt wurden von Homosexuellen, die in Russland irgendwie halt notgeprügelt werden, so als hätte das eine mit dem anderen irgendwie auch nur entfernt was zu tun. Also, das ist mir schon durchaus bekannt, dieses ganze alles in einen Pott werfen und umrühren und dann irgendwie sagen, so, ja, hier, das sind ja alles Leute, die in die gleiche Richtung arbeiten. Das ist halt irgendwie. Stand da unten gerade. Familismus? Ja. Was ist Familismus? Das für die Familie oder was? Ja, sie wollen Familien auflösen, weil das alles Unterdrückung ist und so. Mhm. Ist ja überhaupt nicht der Grund, warum ihr Geisteskranken überhaupt existiert oder so, ne? Mann, löscht euch, ey. Nee, Familismus ist ein soziologischer Begriff, der die Familie als Leitform einer Sozialstruktur beschreibt, steht hier. Ja, das, was wir bisher hatten, die letzten zigtausend Jahre. Es ist halt am Begriff der Menschheit, kannst du fast schon sagen. Das werden sie auf jeden Fall abschaffen können. Also auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Da merkt man wieder halt dran, dass sie alle den Kommunismus wollen. Ne? Am besten gibt es auch gar nicht, die Kinder werden gar nicht mehr den Eltern zugeordnet, sondern die werden nach Geburt den Eltern weggenommen und in Staatseinrichtungen gebracht. Wo sie dann jeden Tag wird gemischt und da kriegen sie dann Milch von verschiedenen Müttern und niemand weiß dann überhaupt irgendwas und es gibt keine emotionale Bindung. Perfekt. Auf jeden Fall. Also man muss den neuen Menschen erschaffen. Und ich meine, man sieht den Familismus, das sieht man ja auch schon mit den Milchpreisen, die jetzt so im Keller sind. Die sind nur im Keller, weil unsere Gesellschaft die Stellung der Frau nicht akzeptiert. Die Frau hat kostenlos Milch zu geben, zu Spottpreis. Und deswegen haben wir auch so billig Milch in den Supermärkten, weil wir damit die Frauen unserer Gesellschaft verspotten wollen. Und der Feminismus kämpft dagegen an. Das ist ein schönes Bild. Das du bist ein viel zu guter Pro, du. Jedes Mal habe ich so einen Moment, Moment, was ist hier jetzt los? Meint ihr das ernst? Ja, aber ich finde es interessant, dass jetzt schon irgendwie Tagungen drüber gemacht werden irgendwie. Und von wem kam dieser Tweet? War der auch aus der letzten Woche? Das ist ja schon, dass die Leute sich im Internet organisieren können. Die Gegner. Panik. Völlig. Wieso? Genauso haben sich doch eure Scheißgruppen auch erst entwickelt. Fotzen. Ja, das war ja letztes Jahr dieses Ding mit den Backlash-Strategien. Das war irgendwie der Hashtag, den sie da irgendwie hatten. Den habt ihr ja auch so ein bisschen geflutet, aber nur ein klein wenig. Und das war auch also völliger Humbug, was die da irgendwie geschrieben hatten. Also unsere Tweets waren da echt die besten. Das nächste Mal, wenn es so eine GegnerInnen-Aufklärung gibt, dann müssen wir uns dann irgendwie an dem Tag telefonisch melden und dann so, ah ja, wir sind hier, wir sollten euch doch einen Vortrag über Gamergate halten. Wir sind von Gamergate Deutschland. Wir müssen uns noch, wo können wir bei euch parken? Oh Mann. Oh. Ja, heute richtig, aber richtig der Misogynist, ne? Ich meine, fast. Aber wenn ich beleidige, kommt immer Fotze vor. Fotze. Schönes Wort. Ja, das ist richtig geil. Bist du mit GAB verwandt am Ende? Da kannst du so richtig so, mit das F so richtig so durch die Lippen so richtig spucken, aber so Fotze. Das ist ähnlich wie, ich finde ja Schwuchtel eine sehr schöne Beleidigung. Finde ich auch toll. Einfach nur, weil es geht so, du gehst so richtig ins Wort rein und dann noch. Da hast du richtig Vibration im Mund, ey. Macht dich richtig geil, wenn du das ausspielst. Richtig so Schwuchtel. Da kannst du so richtig mit Gefühl sprechen. Also, wir haben früher immer Homo-Fürst gesagt. Jemanden und das ist doch fast schon eine Liebkosung. Homo-Fürst. So, ich weiß nicht, aber keine Ahnung. Fick dich weg, du Homo-Fürst, sonst kastriere ich dir die Eier. Aber bei uns war auch Fisch eine Beleidigung. Und niemand weiß so genau, warum. Du, Fische stinken. Daran kann es vielleicht liegen. Ja. Ja, und Fische sind dumm. Aber hey, Fische haben kein Schmerzgefühl. Also kannst du einen Fisch verhauen. Haben die kein Schmerzgefühl, ernsthaft? Ich glaube, ich habe da mal was gelesen, irgendwie so. Ja, der Organismus ist nicht gut genug entwickelt. Also die haben da so ein bisschen Probleme, das richtig zu spüren. Weil einfach. Seid mal bitte nicht so speziistisch, ja? Ja. Da hatte ich doch diesen Post mit dem Typen, der sich als Dalmatiner verkleidet. Ach, diesen Human Pups Artikel da in Großbritannien. Ja, ich glaube. Ich habe ja sehr viele auch Freunde von mir, die ja auch so, also in der Fetischszene, vor allem in der Latex-Fetischszene, vor allem in der schwulen Latex-Fetischszene, um noch weiter zu gehen, ist ja dieses Puppy-Ding gerade sehr trendy. Also es macht da jeder Dritte bestimmt. Ich meine, ich verstehe, wenn es ein Fetisch ist und die Leute das antönt, aber wieso gehen die damit auf die Straße und regen sich dann auf, wenn halt eben die diesen Fetisch nicht teilen, das unnormal finden? Ist der Kick am Fetisch nicht, dass er eben nicht üblich ist? Dass ja, er halt wie die darauf sich reagiert haben und alles, das weiß ich jetzt nicht viel. Ich weiß nur, dass halt nach dem Fernsehbericht ein paar Freunde von mir bei Twitter auf privat gestellt haben. So aus Schutzreflex, so weißt du, weil. Nicht nur, weil sie sich jetzt dafür schämen oder so, sondern weil sie es einfach nicht wollen, so dass da jetzt Leute kommen und die anmaulen deswegen, weißt du? Ja. Weil es ja, das weißt halt auch immer so eine Herde. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist, woran es liegen könnte? Weil heutzutage solche Sachen auch immer ein politisches Statement für einige Leute sind. Ja? Und deswegen müssen die zum Beispiel schreiben, ja, ich bin Furry, ich bin dies, ich lutsch gern Spätzle, ich leck gern dies oder so. Ja? Weißt du, weil die dadurch immer so eine Art Credibility kriegen. Ja? Weil wenn eine Frau das schreibt, ich leck gern Muschis, dann ist es halt, oh, eine Lesbe, aha, super. Toll, mach weiter. Ja, Hashtag. Ich frage mich, was das in der Öffentlichkeit so zu suchen hat. Also ich bin ja auch so einer, der so eine Fetisch-Sachen halt als auch sexuell, das gehört halt nicht in die Öffentlichkeit. Das ist Sex, das ist was Privates. So, ja, warum schon. Muss man das so ins Öffentliche tragen? Ich bin jetzt auch nicht irgendwie prüde oder so. Vielleicht bin ich da auch alt, aber ich weiß nicht. Ja, ich frage mich immer, warum die es so, egal. Weil, ich weiß nicht. Ich meine, okay, auf Mira Luna hat es das auch so gehabt, das ist jetzt so ein Rock- und Gothic- und Metal-Festival, aber da hast du auch so Leute gehabt, die in den Latex-Anzügen so rumgelaufen sind, wo ich mir dachte auch, nicht eher von wegen, dass es was Sexuelles, warum läuft ihr so draußen um, sondern seid ihr krank, ja, es ist aber über 30 Grad in der prallen Sonne, Alter. Ja, aber ich kenne mich ja ein bisschen aus mit der Gothic-Szene und das ist halt eben eher so eine Art, ja, du weißt doch, wie es ist mit diesen Subkulturen, dass es so eine gewisse Art von Uniform ist und diese Latex-Leute, die stehen meistens auf Elektro und IBM und diese Geschichten und da trägt es halt jeder. Das ist so üblich wie Metal, Lederjacke, lange Haare, weißt du? Mhm. Also das ist dann nicht nur, es hat nicht nur diesen es ist in dem Falle kein Fetisch, würde ich jetzt sagen. Also ich hätte gerne, dass Anja Reschke im Latexanzug die Tagesschau moderiert. Aber ganz ehrlich, bei den Mettlern, die haben es ja gut geschafft, dass das gesellschaftlich kein Stigma mehr ist, weil die es einfach so, ist mir doch scheißegal, trage ich weiter. Ja, genau. Ja, das Problem bei Latexklamotten in der Öffentlichkeit ist, vor allem im Sommer, ne, das geht's ein. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, so eine abwaschbare Freundin, das hat schon was, ja. Falls man mal daneben zielt. Ach, ist egal, das Öffentliche und das Private trennen. So, Entschuldigung. Ja, und damit wird das Ministerium jetzt für Toleranz. Jetzt hören sie alle ganz aufmerksam zu. Erzähl uns mehr. Ja, aber das Ding ist ja, es fängt ja schon an, wenn, sag ich mal, Leute sich, sag ich mal, in der Öffentlichkeit ein bisschen doch intimer küssen und so eine Sache. Weißt du, da sind ja auch Leute, die sich denken, ach komm, nehmt euch ein Zimmer. Ja. So, weißt du? Das Ding ist irgendwie so, ja, weißt du, wenn zwei Homosexuelle das machen, oh, guck mal, süß und so, ne? Aber wenn ich das mit meiner Freundin mache, weißt du, dann so, zah, ja, weil es gehört irgendwo nicht in die Öffentlichkeit. Ja, das ist halt eben eigentlich eher was Intimes, so eine intime Geschichte, ja. Und du nimmst dir natürlich einfach die Intimität, indem du es total öffentlich machst unter vielen Leuten und alles, ja. Vor allem auch wofür. Naja. Ja, weil die ganze Öffentlichkeit dich mögen muss und Interesse an dir zeigen muss. Und dich unbedingt so akzeptieren muss, wie du hast. Und dich ertragen muss. Das ist so das Ding, weißt du, wieso wollt ihr so, das denke ich mir auch, denke ich mal so bei manchen von diesen Leuten, wieso wollt ihr so sehr von der Gesellschaft akzeptiert werden? Ey, gib doch einen Fick darauf, was sie denken. Ist ja nicht so, dass die jetzt mit euch in den Playroom springen müssen. Der eine von den Verursachern von Typisch Typen, der August L. Finger, hat diese Woche getweetet, wie wir das im Internet steht, zu viel Privates und du liest in der Straßenbahn dein Tagebuch vor und verlangst, dass alle dir zuhören. Das fand ich, diese Problematik, recht gut zusammengefasst. Es interessiert sich nun mal niemand für das Gewöhnliche, also müssen alle irgendwie außergewöhnlich sein. Irgendwie, ja, genau. Jeder will irgendwie, ne, keiner will alle so. Ja, in 5 Jahren hast du Normal King. Was ist dein Kink? Ja, wir sind ganz normal. So. Wir machen einfach ein bisschen Darstellung. So. Ja, weißt du, kein Fetisch, nix. Wir stehen drauf. Ich weiß, total abgeht. So eine Counterculture, weißt du? Ja, ja, stehen sie alle in ihren beigen Klamotten und so, weißt du? Und was macht heute Abend? Ja, wir gucken Tagesschau und dann gehen wir ins Bett. Ja. Ihr seid ja. Aber das finde ich. Seid ihr normal? Aber ich meine, in manchen Fällen denke ich dann auch so, dass du Latexklamotten auch so ein bisschen so in der Modebranche und so vorbringen kannst, weil es gibt halt neben den sexuellen Latexklamotten halt auch wirklich, da gibt es ja Designer, sage ich mal, die da richtig fast schon kunstmäßig, ne, so Anzüge und auch ganze Outfits und so, wo ich mir denke. Tauchen und so. Alter, für den Alltag ist es natürlich nichts. So ist. Nee, aber ich finde auch von den Leuten, die halt sagen, oh, ich bin unglaublich fett und unattraktiv, aber das ist nur, also daran ist die Gesellschaft schuld, jeder sollte mich attraktiv finden. Da finde ich den Gedanken, finde ich ganz interessant, dieses, alle Leute müssten mich lieben. Die sollten eigentlich keine Wahl haben. Nein, das ist ja so blöd. Lieber Bruce Allmächtig, liebe mich. Das ist doch so ein Bullshit, Alter. Wer will denn von jedem geliebt werden? Das ist doch irre. Sobald du irgendwelche Interessen hast, ist es eh nicht mehr möglich. Ja. Egal, was du tust, irgendjemand findet es scheiße. Und wenn du dich verstellst, damit dich jemand liebt, dann hast du schon verloren. Dann bist du für mich das größte Opfer, in meinen Augen, ganz ehrlich. Also, ich lese jetzt gerade, der Fabian will jetzt schon den Stream abschließen. Ich hätte noch eine kleine Geschichte, wenn sonst keiner was hat. Hau rein und raus. Also, ich hätte nur noch mal kurz die Tatsache, dass wir hatten ja schon über diese Zersplitterung des Humanismus gesprochen in Amerika. Da war ja jetzt gestern wohl diese Reason Rally in Washington, also was halt so ein großes Ding von, letztes Mal waren glaube ich 40.000 Leute da oder so, und dieses Mal wollten sie 60.000 hinkriegen. Es waren aber irgendwie nur 2.000 da. Und da waren es sogar 200.000 beim letzten Mal, diesmal wollten sie 300.000 irgendwie so. Auf jeden Fall, es waren richtig viele eigentlich letztes Mal. Und der Thunderfoot war ja auch da, der YouTuber, dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Und der hatte ja auch so ein paar Videos dazu gemacht, dass das halt auch so SJW unterlaufen dann war und die dann irgendwie meinten, sie brauchen eine Harassment Policy und so ein Scheiß. Und so sah das dann hier aus. Das sind hier so die 2.000 Leute, die hier so um den Teich da rumstehen, der da in Washington ist. Was er jetzt auch sagte, ist, da sind wahrscheinlich auch normale Besucher von diesem Platz einfach nur dabei. Da ist auch noch, obwohl ich nicht glaube, dass die dann hier so stehen, sondern auf der anderen Seite ist halt dieses Lincoln Memorial und ja. Das gucken die sich auf jeden Fall an. Ja, also es ist schon, das kommt halt dabei raus, so wenn man den SJW-Kram da irgendwie in seine Bewegung reinlässt. Bevor Marcel... Wenn man sich die Fotos von der letzten Reason Rally, ich weiß gar nicht, wann die war, das wird ein paar Jahre her gewesen sein. 2013 war die, glaube ich. Okay. Oder ich glaube, das war von der vorletzten, wo der Thunderfoot so ein Video mit Kent Hovind gemacht hatte. Gab, glaube ich, nur eine. Ja? Okay, ja. Dann war das doch die letzte. Und da war so viel los, ey. Und da sind die Christen hingekommen, um mit den Atheisten Diskussionen zu führen. Und was ist das jetzt? Ja, das klägliche. Das heißt toll, Code of Conduct. Da gehen wir beim Heimatdorf, beim Dorffest mehr Leute auf die Straße. Ja, vor allem, sie haben 1 Million veranschlagt. Die wollten sie sammeln, die haben sie nicht gekriegt, aber das war so das, was. Ja, die wollten 100.000 sammeln, aber angeblich hat es 1 Million gekostet. Ja. Shit, ja, ne? Hauptsache der State Director der American Atheist Society von Texas, oder? Ja. So, bevor der Old Gamer gleich zu seinem Thema, worauf er noch ein wollte, kommt, wollte ich auch noch schnell was sagen, aber er fragt gerade, ob jemand ein Video für ihn abspielen da könnte oder irgendwas, weil er könnte es nicht mit seiner Leitung. Kann ja jemand das vorbereiten, ja, dann sage ich das, was ich will. Ich weiß nicht, Caps Lock, kannst du da mal kurz sagen? Was, ich brauche nur die ersten 2-3 Sekunden. Das ist auf der Seite des im Artikel, das Video. Ach so, das müsste ich aber erstmal runterladen, dann muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Ach so. Kannst du kurz gucken, ich wollte ja auch noch kurz was sagen, weil wir sind ja auch noch eine Gruppe von Streamern, die auch zocken und wir kommen ja auch aus einer Zusammenstellung des Gamergate-Streams, also denke ich mir ein Thema, was Gaming betrifft, was mich sehr bewegt hat gerade, werde ich auch nochmal einen Punkt bringen. Es erklärt auch ein bisschen das Met, was ich heute an dem Tag habe, nämlich heute Nacht wurde angekündigt, dass der geistliche Nachfolger von Silent Hills, was ja schon eingestampft worden ist, dank Konami, diesen Fotzen, namens Allison Road jetzt auch eingestellt worden ist. Oh, was denn für jeden Horrorfan, der sich das schon mal angesehen hat, dann auch wieder ein Schlag in die Magengrube ist, weil es sah sehr geil aus und es klang sehr interessant, was die angekündigt hatten. Aber nein, ist vorbei. Es wird in den nächsten Tagen ein Statement von den Entwicklern folgen, aber ich dachte, ich will es nochmal einen Punkt bringen. Es ist etwas, was mich sehr traurig und wütend und alles macht, weil... Ja. Das ist so übel, ne? Weil ich meine, alleine als die schon angekündigt haben, dass es keine weiteren Silent Hill-Teile gibt, war ich schon so, okay, 5 war jetzt nicht so der Hammer, aber trotzdem, ja, das ist eine Serie, die hat ein unglaubliches Potenzial, es hätte nochmal ein schönes Spiel kommen können. Silent Hills, Alter, was die da alles so bisher gezeigt haben, sah alles so gut aus. Ich dachte, endlich wieder ein Horrorspiel, was richtig auf die Kante haut. Und sich nicht zurückhält, wie Dead Space 3 und so eine Scheiße. Weißt du, wir dürfen nicht mehr so gruselig sein, kaufen ja die Leute nicht mehr. Oder halt nur so Jumpscare-Simulator wird oder so, weißt du, sondern wo richtig so bizarr, weißt du, wo da ein Kühlschrank ist, der hängt, da kommt Blut raus und da kreischt ein Baby im Inneren. So richtig, was mit deinem Hirn fickt. Ah, Silent Hill 4, ja, das war auch cool. Ja, was ich gerade erzählt habe, war von PT, aber also dem Playlist. Ja. Achso, ja, warte mal. Silent Hill 4 ja auch, wo du in diesen einen Krankenhausraum kommst, da einfach dieser große Schädel von der einen Tusse ist. Ja, genau. Dich anstarrt mit zitternden Augen. Ah, jetzt hältst du mal in Silent Hill 4, das war die gehäutete Katze im Kühlschrank. Ja, das war auch eklig. Und die Babys, die aus der Wand kamen und die sagen, aber ist egal, ich will auch nicht spoilern. Wie gesagt, also so wirklich so Horror, weißt du, der dir richtig ans Mark geht, weil es einfach richtig krank einfach nur ist und nicht so, da ist jetzt so ein Typ in einem Anzug, hat ein weißes Gesicht. Und wenn du ihn siehst, der macht es einmal ganz laut, so ein Klavierpunch, einfach so dünn. Und dann bist du tot. Ja. Oder Five Nights at Freddy's oder so ein Scheiß. Wo der erste war ja noch gut von Five Nights at Freddy's. Es war noch ein bisschen interessantes Konzept, auch wenn es auch nur Jumpscare war. Hat jemand von euch das Carpenter-Konzert gesehen? Ich habe kurz reingeguckt, aber ich wollte es mir später. Nee, war zu spät, weil mein Download scheiße war. Das wird ja bestimmt schon auf YouTube sein. Der coolste von allen, echt. Hat nur die ganze Zeit Kaugummi gekaut, Classic City gespielt und ein paar coole Sprüche abgeliefert. Echt, was ich gesehen habe, hier, da haben, wo ich reingeguckt habe, haben sie das The Thing. Boah, das war so gut. Horror Movies will live forever. Und dann die Faust in die Luft gereckt und irgendwie, keine Ahnung, das ist cool, der Thing from Halloween oder so. Ich habe auch mal eine Doku angeguckt, irgendwie hier durch die Nacht, was ja, ich glaube, von Art ist das. Mhm. Da war er mit Franka Potente irgendwie in Los Angeles unterwegs, das war auch ganz cool. Okay. So, wie sieht's mit dem Video aus? Das klappt. Okay, dann Ich brauche eigentlich schon wieder anfangen kurz, weil das, und zwar, ja, jetzt kommen wir zum Klatschbereich, ne? Wer von euch erinnert sich noch an Gina Lisa Lohfink? Wer weiß noch, wer das ist? Keiner, ne? Ich weiß heute noch gar nicht, weil ich gelesen habe. Okay, naja, also das war eine von diesen Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen, die dann irgendwie als Anti-Model oder so bekannt wurde. Und die ist letztens vor Gericht gewesen, weil 2012 ist ein Sextape von ihr aufgetaucht und es war irgendwo peinlich. Sie hat dann gesagt, sie wäre vergewaltigt worden und so weiter. Und ja, jetzt war sie vor kurzem wieder vor Gericht, weil das halt verhandelt worden ist. Und das Resultat war quasi, sie hat eine Falschaussage getätigt. Muss 24.000 Euro Strafe zahlen, ja, und erfahren habe ich davon, weil das so bekannte Gesichter retweetet haben. Ich bin ja ein Undercover Shitlord und folge auch gewissen Feministinnen. Eine davon war diese Kati Messmer. Sagt ihr dir was, Caps Lock? Nee, der Name sagt nicht, ehrlich gesagt gar nichts. Gar nichts, okay. Und zwar war das nämlich eine von denen, die sich mit dem Sigmar Gabriel angelegt hatte, als da eine gewisse Jasmina Banaschuk aus der SPD ausgetreten ist. Ja. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat die das retweetet und ich dachte mir, wie zum Teufel kommen die da eigentlich drauf? Weil diese Lohfink ist eher so eine, die so ein bisschen im Glamour-Bereich angesiedelt ist und hier und da ihre komischen, ja, Storys so erlebt, erzählt und so weiter. Und spiel mal die ersten paar Sekunden von diesem Video jetzt ab. Wenn ich sage nein, was versteht ihr am Nein nicht? Ich finde das einfach unter aller Sau. Ja, reicht schon. Ne? Nein heißt Nein. Ja. Hat sich quasi dieses Hashtag bzw. dessen Aussage zunutze gemacht, um da halt so eine Horde von Leuten hinter sich zu scharen. Und ja, jetzt diskutieren diese ganzen Feministen eben auch den Gossip, den ich jetzt hier am Anfang angesprochen habe. Ich fand das sehr lustig. Ja, und dachte mir, das wäre dann auch mal eine Erwähnung von Stream wert. Ne? Ja, also angeblich gab es da ja so ein Video, was da gedreht wurde von dieser Vergewaltigung und oder mutmaßlichen Vergewaltigung und angeblich soll sie da ja irgendwie mehrfach gesagt haben auf dem Video, auch auf der Aufzeichnung, dass sie da irgendwie keine Lust drauf hat oder so. Aber man weiß es nicht. Irgendwie ihr Anwalt oder so sagt, dass wäre so ganz eindeutig und so weiter, aber irgendwie sind da ja wohl keine Verurteilungen geschehen. Stattdessen hat sie da irgendwie eine Strafe wegen Falschaussage gekriegt. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, weil es muss ja nicht jetzt gewesen sein, dass, also ich denke mal nicht, dass die Falschaussage war, dass sie gesagt hat, die haben sie vergewaltigt und das stimmte nicht, sondern ich denke mal, da geht es wahrscheinlich um irgendwelche eindeutigen Dinge, irgendwelche Zusammenhänge, die sie da irgendwie falsch dargestellt hat. Und ja, aber man weiß es halt nicht, weil, ja, na gut, kann man gut, also man muss sich ja nur auf das verlassen, was da irgendwie drüber geschrieben wurde und das ja. Ist auf jeden Fall, löst bei mir Leuten da die Alarmglocken bei vielen Dingen, die da so formuliert worden sind in dem Zusammenhang. Ja, das Ding ist halt eben auch irgendwo, dass halt diese Kati Messmer das zum Beispiel kommentiert, mit halt eben der Fall von Gina Lisa macht deutlich, wie wichtig juristisch und kulturell eine Verschärfung des Sexualstrafrechts ist, ja, und hat es quasi dafür wieder utilisiert, dass es halt eben hier maßmäßig, wie das Maßmännchen, das Sexualstrafrecht verschärft wird. Und ich denke mal, auch ein schärferes Sexualstrafrecht würde eine Falschaussage auch nicht wahrer machen, ne, davon mal abgesehen. Aber okay, gut, ich weiß, ihr Anwalt hat Einspruch eingelegt. Ja, also da kommt noch irgendwas und ja, mal schauen. Ja, vor allem auch bei so jemandem, der ich meine, du hast es ja noch vornehm ausgedrückt, aber ich glaube, das ist ja so eher unterste Klatschpresse bis hin zu für den Fotografen auch mal irgendwie die Titten rausholen oder so. Ja, ja, eben. Das Ding ist halt eben, also, das war auch nicht ihr erstes Sextape. Ne? Ich meine, gut, ich bin jetzt keiner, der hier Slutshaming betreiben will, aber sie ist halt eben auch nicht dafür bekannt, die Beine zusammenzuhalten. Deswegen muss man halt auch ein bisschen auf die Person gucken. Ne? Das ist eine, die immer mal wieder mit komischen Geschichten in der Presse auftaucht. Und wenn das jetzt auch wieder so eine komische Geschichte wäre, wäre das schon ein krasses Ding, weil hier geht es nun mal um Vergewaltigung. Ne? Mhm. Ja, aber das ist... Dieses Wort nutzt sich ja genauso ab wie Nazi oder Rassist. Also, ja, was auch alles schon eine Vergewaltigung ist. Ja, wenn ja, gesagt, das ist halt das, wo ich mich auch so ein bisschen dann gekränkt schon fast schon fühle. So, ne? Weil jedes Mal, wenn ich dann jemanden mich eröffne, sozusagen von wegen, dass ich vergewaltigt wurde, fühle ich mich dann jedes Mal dazu gezwungen, dass ich das hier sozusagen bekräftigen muss, dieses Argument. Ne? Was ist genau passiert? Wo oder wurdest du nur geküsst und siehst das jetzt als Vergewaltigung oder wurdest du nur angefasst und so, weißt du, das ist krank, dass es ja, somit schon ist. Dass man alleine schon nachfragen muss, ne? Ja. Wie meinst du jetzt Vergewaltigung? Ja. Und das haben diese Femo-Nazis geschafft. Vor allem, was ist denn dann der Kuss vom Vater für seine Tochter oder von der Mutter für den Sohn, wenn der sich mehrt? Ist das dann auch sofort irgendwie? Dann zeige ich auch meine Oma, meine Tanten und so an. Ja, eben. Was ist, wenn die einen mit Spucke angefeuchteten Tüchern durchs Gesicht wischen wollen? Ja, ja, dann mindestens eine Vergewaltigung. Lebenslänglich. Ja. Der Heiko macht das für uns. Der hat ja auch wieder jetzt... Der Heiko weiß, was gut für uns ist. Ja, der im Spiegel war ein schöner Artikel, dass er und der Herr Özdemir irgendwie Drohungen erhalten, Morddrohungen. Man soll es kaum für möglich halten. Das Lustige ist ja auch, dass nur bei Heiko Maas die Drohungen, sie direkt mit Täterprofil breitgetreten worden sind, ne? Rechter Mob und so. Ne? Das Lustige ist, beim Özdemir waren das Erdogan-Anhänger, die ihn bedroht haben, aber das wurde meist schön im Hintergrund behalten. Das passt nicht ins Narrativ. Ja. Ich finde das sowieso. Ich habe ja vorhin auch eine korrigierte Fassung von dem Spiegelartikel getweetet. Mehr rechte Gewalt, bla bla bla. Warum nicht einfach, es gibt mehr extremistische Gewalt, weil auch für die Gewalt von links steigt auch langsam aber sicher an. Ja, guck nach Frankreich, Alter, was da abgeht. Nach dem letzten Konzept haben. Und gerade jetzt, heute war es ja auch in Köln, glaube ich, war diese interkulturelle Veranstaltung, wo es vielleicht endlich mal passiert wäre, dass sich einer von den AfD-Nasen auf einer Bühne öffentlich mit Migranten auseinandersetzt. Aber unsere lieben Freunde von der Antifa haben das verhindert, indem sie mit 100 Mann die Bühne gestürmt haben, um dem AfD-Mann keine Bühne zu geben. So funktioniert der Scheiß momentan in unserem Land, leider. Das Ding ist halt, zurzeit tun die Rechten, tun Flüchtlingsheime abfackeln und die Linken tun zurzeit die ganze Zeit auf Personen eingehen. Also Personen direkt raus erziehen, wie zum Beispiel Wagenknecht oder du hattest in Stuttgart einen jüdisch-konservativen AfD-Anhänger und dem haben sie einen blutigen Stacheldraht vors Haus gelegt. Das kann SA, man sagt ja nicht SA Antifa, S Antifa sozusagen ohne Grund. Das ist halt so. Das ist die neue SA. Aber das ist halt schon heftig, keine Ahnung. Ja, ich meine, hier in Düsseldorf war es ja so, dass die einen Comicbuchladenbesitzer, der irgendwie bei der AfD oder so waren, den haben sie dann sozusagen hier ein Zeichen vorgesprayt, so von wegen, also so mit Sprayfarbe und so, von wegen, ja, hier AfD und so, ne? Ja. Das ist fast so wie kauft bei den Juden. Beim AfDler. Weißt du, so weit sind die schon, die Antifanten. Und die reihen es nicht mal. Ja. Die AfD ist unser Unglück. Genau das Gleiche, was die Nazis damals gemacht haben. Und die halten sich ja jetzt für so überlegen. Haben die Nazis sich da auch damals überlegen? Naja, es sind halt Methoden von Extremisten. Ne? Ja. Die kennen halt, das ist halt, ich weiß nicht, wer das ja, aber ist. Ich sehe, aber die Antifa kennt halt keine Freunde, sie kennt nur Wirtskörper. Ich sehe aber halt nicht Glatzen im Osten, die sich, sage ich mal, vor eine Dönerbude stellen und den Kauf nicht beim Türken da irgendwie sprayen. Ja, das passiert nicht. Oder der Besitzer ist ein Jude oder sowas da ansprechen. Also, es kommt nur von links derzeit. Dabei muss man auch heutzutage nur den Namen in eine Parenthese reinsetzen. Ja. In so Klammern. Ja, das reicht schon. Tut drei Klammern in eurem Namen machen. Das ist, ja. Macht das nicht, seid nicht so eine Hurensöhne und folgt dem Trend. Macht's wie Sato und sucht euch einen eigenen Stil. Diese AfD-Nummer, also das gibt eigentlich nur mehr Leute, die dann wählen nach so einem Kram. Ja. Ich kann es halt echt, also ich habe heute erst wieder gemerkt, wie weit diese AfD von mir weg ist, wenn sie dann da jetzt irgendwelche Programme vorschlagen mit von wegen, ja, alle Leute sollen irgendwie so viele Kinder kriegen wie nur möglich und die Leute, die keine Kinder haben, sollen dafür bezahlen, weil ja die Familie belastet werden und so ein Zeug, ne? Wo ich mir auch denke, so, ey Jungs, kommt mal klar, wirklich. Das weil, ist Familismus. Das führt, es gibt nur, also Bevölkerungswachstum, das muss man, das ist ganz klar, eigentlich die Länder, die dicht besiedelt sind, sind wirtschaftlich nicht die stärksten und da gibt es enorme Probleme, dann die Leute alle auszubilden, also es geht eigentlich gar nicht, die Leute alle auszubilden, da gibt es dann eine riesen Schicht von ungebildeten Leuten und Ja, also das so zu verkaufen, als wäre das irgendwie der Weg zu Reichtum und Wohlstand, den wir jetzt im Moment eigentlich schon haben, vergleichsweise, das ist halt großer Quatsch. Und auch mit, was die Renten angeht, ja, dann braucht man immer mehr Kinder und das funktioniert halt nicht. Also simple Mathematik, aber das will den Leuten ja immer nicht ins Hirn. Da muss man sich halt überlegen, wie man das irgendwie finanzieren kann. Aber ja. Das habe ich nie verstanden mit der zurückgehenden Geburtenrate. Wir haben jetzt Arbeitslose, so und so viel Prozent, keine Ahnung, was weiß ich, 10% oder was wir im Moment haben oder ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt in 10 Jahren 10% weniger Bevölkerung haben, dann haben wir genug Leute für alle Jobs. Ist das nicht gut? Ja, so oder so. Also man braucht also ich verstehe nie, was da das Problem sein soll. Dann gibt es weniger Smogbelastung. Es hat nur positive Seiten. Und ich will da auch gar nicht nur so groß denken. Also wenn ich höre, Kinderlose besteuern, denke ich mir auch so, ja klar, erst lasse ich mich irgendwie von Frauen über den Tisch ziehen, dann gewöhne ich mir das halt ab und am Ende zahle ich auch noch eine Steuer dafür, dass ich irgendwie, ja klar, leckt mich doch am Arsch. Ja, und auch die Fortpflanzung von den Leuten irgendwie so zu verkaufen, als wäre das ja ein Dienst am Allgemeinwesen, das finde ich auch... Na, hat Erdo doch letzte Woche auch gesagt. Erdo hat doch auch gesagt, Verhütung ist ein Verbrechen gegen das türkische Volk. Ja. Ja, da sind wir hier in Deutschland auch nicht mehr weit von weg. Ach. Womit man nicht alles zum Volksverräter wird, ne? Ja. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, das nur mal zum Thema, warum ich niemals AfD wählen würde. Ja, fuck AfD. Und das ist halt das Problem, ne? Dass diese ganzen Leute alle diesen Kack aufbauen, dass irgendwelche Menschen dann sich denken, so, ja, hier, wenn ich noch ein bisschen Freiheit haben will in Deutschland, muss ich wohl demnächst AfD wählen, weil alle anderen sind ja dagegen. Wollen die, dass ich eingekerkert werde wegen Nein heißt Nein und so ein Quatsch? Ja, und, na, das bringt nichts. Das bringt nichts. Also, deswegen, die links versifften Hurensohn-Parteien sind schuld am Aufgang der AfD und dafür hasse ich sie noch mehr. Ja, genau. Die ist einfach, die AfD ist lediglich, das Erfolgsrezept der AfD ist immer gewesen, so eine Reaktionspartei zu sein und nur auf das zu reagieren, was halt eben die Altparteien machen. Ja. Wir also, sollten vielleicht über einen Import nachdenken, ne, dass wir neue Politiker importieren. Ich habe da in Österreich schon mal meine Fühler ausgestreckt. Ich bin der Meinung, Ayan Hirsi Ali sollte nach Deutschland fliehen. Ach hier, guck mal, hier von dem einen hier, Hasnain Kasim, haben wir ja vorhin einen Tweet gezeigt. Ja. Da gibt es einen weiteren von XY Einzelfall auch gepostet. Da steht dann so schön, gewöhn dich dran, wir sind hier, werden immer mehr und beanspruchen Deutschland für uns, ob du willst oder nicht. Also ja, das ist schon eine Drohung. Das ist halt eine Provokation. Also, wie ernst man das jetzt nehmen muss. Tja, dann soll der Hurensohn seine Worte besser wählen. Ja, guck mal, aber gehe ich als Gast in ein Haus und dann denke ich mir irgendwie, fress ich auf den Boden und sage, gewöhn dich dran, weil ich bin jetzt hier. Mache ich das? Ist das Zivilisation? Ich meine, er denkt, er provoziert jetzt und den haha, ich jetzt der Typ ist ein Journalist, der sollte vielleicht ein bisschen besser drüber nachdenken. Wenn ich es sagen kann, der denkt halt, er ist so lustig, ne? Damit wird er sicherlich hier Leute da gegen die AfD positionieren. Nein, du spürst der AfD noch mehr Wähler rein mit diesem Verhalten, du Vollidiot! Ach, naja, aber die haben uns doch eh alle aufgegeben. Wir sind alle weiß und alt und Männer und ist doch eh egal. Wir sind da eh nur hetero. Ach nee. Ja. Leute, ich schwöre, ich werde mir eure türkischen Frauen schnappen und sie alle schwängern. Ja, deine Mutter, alle, ich werde sie alle schwängern. Ja, deine Kinder, sie werden bartlose sein, so wie ich, ja? Komm, wir chartern einen Flug nach Istanbul und machen das in real life. Ich habe vorhin so aus Gag. Ja, da gab es auch so einen türkischen Troll-Account, der irgendwie anfing und wie so, ja, wir Türken, wir haben das auch so rum, und so. Und dann habe ich ihm einfach mal geschrieben, weißt du was, mittlerweile sind ja alle Türken hier, ja, dann nimm mal einfach die Handvoll Deutsche, die noch da sind, fliegen in die Türkei, ja, da gibt es ja jetzt Nationalsozialismus in so einer gewissen Art und Weise, das klappt dann schon, ja. Oh, Kinder kriegen. Dann zeigen wir euch mal, was wir aus der Türkei machen in 10 Jahren. Zeigen wir euch mal! Da gab es einen ISIS-Kämpfer, der unter den Flüchtlingen mit nach Deutschland gekommen ist. Und der ist dann, also der wollte auch von ISIS selber flüchten, war aber auch bei ISIS mit dabei. Und er ist dann von Deutschland wieder abgehauen und ist dann, hat sich wieder ISIS angeschlossen, weil er meinte, der einzigste Weg, einen deutschen Pass zu bekommen, ist, eine deutsche Frau zu heiraten oder schwul zu werden. Und er wollte das nicht machen. Und dann ist er wieder zurück zu ISIS. Was, ernsthaft? Ja, das keine Ahnung, Alter. Das ist einfach nur Gehirnschiss, Alter. Also, das sind aber auch wieder Probleme, die weder von ISIS kommen, noch aus dem Internet, sondern die dieser arme eine Mensch hat. Ne? Das übersehen auch viele in dieser, ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll, die Sozialkrieger. Also die übersehen auch, dass es nicht um Blumenkinder geht. Oh, Leute, aber wir haben jetzt fast schon 3 Stunden auf dem Tacho. Ja. Ich hab fast zu sagen. Ja, hier, Abel sah auch schon. Ja. Wir haben uns gleich so. Ja, wir hatten ja auch viel Kram, aber wir haben ja auch alles eigentlich so ziemlich durchgekriegt. Ja. Ich meine, ja, ich habe Anfälle immer ein bisschen zu viel Zeit verballert, aber ich glaube, ist alles chillig. Ich muss mir die, wenn das Ding oben ist, auf jeden Fall die ich erste. Ich muss den Some Jerk Yelling at People noch einen Gefallen erfüllen, hat er da im Chat gefragt. Ich soll versuchen, so rotzig wie möglich einen gewissen Satz zu sagen. Ich versuch's einfach mal. Ich versuche mich mal mental auf so einem rotzigen Stage-Mindset zu begeben. Oh, auf dem Sofa liegen und Scrubs gönnen, Alter. Beste! Hoffe, ihm gefällt das so, dass ich das so gesagt habe. Werden wir gleich sehen im Chat. Das totale Internet! Das ist Populismus, würde ich sagen. Was ist das? Scrubs?